Hallo bei Pflaster Nummer 38, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir schreiben den so und so vielten April 2014. Mhm. Das ist der sechste. Der sechste ist das. Schau. Und abgesehen von Christian und mir sitzen heute auf der Couch der Clemens Schittko, Berliner Dichter, der vor einiger Zeit von einem anderen Bewohner des Literaturbetriebs als unsere Privatstasi bezeichnet wurde, weil er der Mensch ist, der alles liest, was so geschrieben wird und den man tatsächlich anrufen kann und fragen kann, in welcher Nummer einer Zeitschrift man denn etwas publiziert hätte. Er weiß es wahrscheinlich. Hallo Clemens, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Stefan, danke schön. Ja, hallo Clemens. Hallo. Und in Graz und also auf unserer Couch ist er anlässlich einer Lesung, einer Präsentationslesung der Zeitschrift Perspektive. Und zwar der Perspektive-Präsentation für die Nummer 76, 77, die hat am 4. April im Forum Stadtpark stattgefunden. Über die reden wir vielleicht später noch. Das ist jedenfalls der Anlass deines Hierseins. Und danke, dass du jetzt noch, bevor du wegfliegst, Zeit für uns gefunden hast. Wir wollten dich fragen, und um nicht mit den allzu großen Fragen anzufangen, was ist Lyrik? Das ist ja schon die größte Frage, die man stellen kann, denke ich mir. Also wenn ich wüsste, was Lyrik ist, dann würde ich aufhören zu schreiben vermutlich. Also mich interessiert es eigentlich nicht so sehr, ob das, was ich jetzt persönlich schreibe, ob das Lyrik ist oder Prosa. Ich bezeichne das, was ich tue, als Text erstmal. Text. Ja, Text. Okay. Ja, aber vielleicht, wer bist du? Vielleicht fangen wir ein bisschen damit auch an. Gut. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus Berlin. Genauer aus Ost-Berlin, also das ist bei uns so, dass wir das immer noch trennen, aufgrund der DDR, dass es in Ost- und West-Berlin gibt und ja, dort wurde ich geboren, dort lebe ich, also ich bin Berliner, Friedrichshainer, genauer gesagt und ja, genau, schreibe dort und das und Berlin ist auch immer mehr in den letzten Jahren auch ein Reibungspunkt und eine Reibungsfläche für mich geworden, vor 10 Jahren noch nicht, aber jetzt ist es wirklich so, dass man sagen kann, Berlin kommt immer mehr auch so rein in die Texte und das gibt einem auch so einen Kick und für Schreiben und ja. Aha. Mit Berlin meinst du die Architektur und die Sozialgeschichte oder meinst du die Kulturszene, die Leute? Der Alltag, ja, alles, ja. Das Soziale, das Politische, also ja, das Ökonomische, alles, das spielt alles so rein. Also du bist dann wahrscheinlich einer von denen, die immer schon geschrieben haben, also seitdem sie schreiben können. Ja, also schreiben tue ich, seitdem ich zur Schule gehe, aber das war ja noch nicht literarisch. Also schreiben, also ansonsten habe ich angefangen mit ersten Gedichten im Hermann-Hesse-Stil. Das war so mit 15, 16 oder mit der ersten Trakel-Lektüre und das kennt, glaube ich, jeder. Ja. Nur zum Teil, also Gedichte im Hermann-Hesse-Stil, was wäre das so grob? Das ist grob gereimte Herz-Schmerz-Lyrik, kann man sagen. Sehr romantisch und sehr viel Liebeslyrik und ja. Mhm. Und das war das Erste, was ich mir so eigenständig gesucht habe mit 16. Ja. Danach versucht selbst zu verfassen. Dann habe ich das versucht zu kopieren, die ersten 1-2 Jahre. Und ja. Okay. Und Trakel ist ja, wo fällt der nochmal runter? Existenzialismus? Trakel fällt unter nicht Existenzialismus, Expressionismus, ja. Expressionismus. Ja, genau. Finster blutet ein Totes im Busche oder so. also Trakel wäre dann quasi, meinst du, die nächste Stufe des Empfindungen-Auslotens, wo man das noch nicht irgendwie als Beruf oder als wirkliche Perspektive am Radar hat, sondern sich halt mit Formen spielt. Aber wo ist so der Moment, wo du dann beschlossen hast, so und das schicke ich jetzt an eine Zeitschrift und da habe ich ja was zu sagen, was irgendwie die anderen nicht sagen? Oder gab es das doch, den konkreten Moment gab es nicht. Das gab so eine Übergangsphase wahrscheinlich. Das war vielleicht so mit Anfang 20, 22, 23, dass ich dann, also ich muss dazu sagen, ich wusste bis zum 20. Lebensjahr nicht, dass es überhaupt Zeitschriften gibt, dass man überhaupt sowas veröffentlichen kann. Ich dachte, man könnte vielleicht irgendwann mal in 10 Jahren ein Buch machen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie so Zeitschriften gibt. Und wenn es Zeitschriften gibt, dann vielleicht nur für Günter Grass oder für Peter Handke, aber nicht für eher kleinere Autoren, die niemand kennt. Und ja. Ich meine, solche Zeitschriften stehen. Ja, wobei ich finde das eigentlich ganz interessant, so, wenn man wirklich in der Jugend schon eine klare Motivation hat, sich mit Gedichten auseinanderzusetzen. Was ist da eigentlich die Motivation dann dahinter? erstens Gedichte zu lesen und zweitens die Gedichte zu schreiben. Beim Gedichtelesen, was passiert da? Gerade wenn man 16 ist und Hesse liest. Was passiert da? Man ist jetzt mal ergriffen oder man nimmt das 1:1 an. Also heute ist es definitiv anders. Heute hat man schon mehr eine Distanz und weiß, es gibt noch was anderes außer Hesse. Und Hesse würde ich heute auch nicht mehr lesen, so schnell. Aber damals ist man erstmal, taucht man da ein. Man ist drin und übernimmt das und denkt, das ist so, die Welt und die ist auch heute noch so, wie er damals vor 70, 80 Jahren geschrieben hat, dass man das heute auch noch alles so ist. Und ja, der Fokus ist schon klein gewesen. Also das Wichtige ist mal, also und die Freude dran, Glauben zu erkennen, dass der schreibt, wie die Welt ist, das ist so ein Rausch oder so. Du sagst Ergriffenheit. Ist Ergriffenheit erstmal, ja. Also man ist ergriffen davon, dass jemand was sagt, wo man eh schon den Verdacht hatte, dass es so ist. Ja. Aber man ist dann doch überrascht. Man ist überrascht, inwiefern jetzt überrascht? Nein, weil keine Ahnung, weil wenn man eh schon wüsste. Ach so, okay. Ja. Wenn man sich schon sicher wäre, wie die Welt ist, dann ist ja sozusagen, wenn ihr es aufschreibt, dann denkt man sich, ja. Also ich würde vermuten, dass der Grund, warum Hesse so ubiquitär beliebt ist bei Pubertierenden überall im deutschen Sprachraum und wahrscheinlich leider auf der Welt, hat damit zu tun, dass er das kann, jedem, aber auch wirklich jedem das Gefühl zu vermitteln, genau er sei gemeint, genau er oder sie und genau, du bist besonders, du bist rebellisch, du. Aber das heißt auch, dieses Gedicht sozusagen reached out oder nimmt Kontakt auf mit den Leuten, die sich vereinsamt fühlen oder die sich alleine fühlen und sagen, du bist nicht ganz alleine. Also es geht, glaube ich, auch ganz stark um Pubertät, also dass dann die ersten Liebeserfahrungen so kommen und darüber schreibt er auch sehr stark, um so ein Du, dass man erstmal so ein Du erstmal entdeckt, eine Frau oder so, dass man merkt, da ist jemand, den man andichten könnte und wie macht man das, wie bezirzt man da ein Du, und das ist da ganz stark drin, also eine gewisse Einsamkeit auch. Und ja. Esse als großer Dichter der Pubertät. Aber da ist ja dann eigentlich sehr spannend, dann der nächste Schritt zu Trakel, oder? Aber Trakel kommt dann schon relativ schnell, bei den meisten schon, glaube ich, ein halbes Jahr später kommt dann Trakel. Und das ist dann ganz anders. Ja, und ab da diversifiziert sich dann. Nach Trakel, das ist quasi die Expressionismus. Ja, genau. Esse, ja, Trakel, ja. Und dann geht dann, die Welt dann, auf. Ja, da kommen, aber da, wie da beschreibt man Trakel nochmal? Würde man ihn beschreiben? Also der hat über den Ersten Weltkrieg gedichtet oder so. Nicht nur. Der hat doch eigentlich dunklere Naturlyrik auch geboten. Ja. Also Gartenlyrik, aber so. Naturlyrik, die funktioniert, die noch so funktioniert, dass die Natur immer die Metapher ist fürs Innenleben, aber bereits so funktioniert, dass deswegen nicht alles eitel Wonne Sonnenschein ist. Noch so funktioniert, dass die Natur die Metapher für das Innenleben ist. Das heißt, das ist typisch. Das hast du vorher. Das hast du vorher. Also Naturlyrik hat das per Definition. Ah ja. Das ist die Definition von Naturlyrik. Ich schreibe über eine Landschaft, aber eigentlich meine ich nicht. Wie es in mir innen drin ausschaut. Und der Trakel schaut die Landschaft dunkel aus und hat immer sehr viele Farben und heißt es. Und dann zwischendurch liegt irgendetwas wo und blutet. Das ist ein häufiges Geschehnis in Trakels Lyrik. Oder steht einfach nur ein Kerzenständer im Raum und dann wird der Blick nach draußen durchs Fenster gerichtet in den kleinen Garten da raus und an den Zaun heran und da steht dann ein kleiner Baum da und der Nebel umflort das und ja. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, Trakel in der Schule, kommt ja vor. Ja. Das löst auch was aus, aber es ist nicht dieselbe Ergriffenheit wie ein Liebesgedicht. Was passiert da? Es gibt schon Liebesgedichte von Trakel, ja. Ja, oder gibt es Liebesgedichte von Trakel auch? Oder zum Beispiel romantische Gedichte, würde man dann sagen. Er dichtet weniger, glaube ich, ein Du an, eher eine sie, eine Frau, eine Schwester vielleicht, würde ich sagen. Die Schwester, genau. Oder die Frau steht am Hain oder die Schwester steht dort und geht dort vorbei am Weiher und das, ja. Ah, also aber. Die dunkle Klage der Frauen dort am Brunnen. Und aber du beginnst jetzt fast zu singen, also es ist liedartig geschrieben. Er hat frühe Sachen, die sind gereimt, auch Sonette, glaube ich, geschrieben, aber später öffnet sich das und das ist dann eigentlich hin zu den letzten Sachen wie Grodeck und so, dann ist es eigentlich im freien Vers und er ist eigentlich fast einer der Ersten, die das frei machen. Das okay, die Assoziation von Lied zu Sonette ist direkt. Also Christian, du kannst Gedicht und Lied, könnte man, glaube ich, schon bis vor ein paar hundert Jahren ist das eins. Ja? Und diese Diversifikation, dass es Gedichte gibt, die nicht Liedtexte sind oder die nicht bezogen sind auf einen bestimmten, wir würden heute Tune sagen, die ist ja erst 250 Jahre alt, die ist ungefähr so alt, wie es das gibt, dass es Leute gibt, die sich Bücher leisten können, die sie dann zum Spaß zu Hause lesen. Und die sind aber noch immer dafür gemacht, vorgelesen zu werden, weil einer hat sich ein Buch geleistet und dann sitzt die Familie rundherum. Man hatte ja noch kein Radio damals. Das ist dann so die Zeit, wo man heute Sammlungen hat, die klassischen deutschen Balladen und so das Zeug, das ist da entstanden. Da hast du dann so Klopstock und wie sie alle heißen. Ja, Eichendorf, Hölderlin, was ich. Ja, ja, ja, ja. Und das ist dann, je eher das Buch billig wurde und je eher nicht Familien, also bürgerliche Familien, sondern einzelne Leute Bücher haben, desto eher geht es dann auch, dass das Gedicht sich vom Sound ein bisschen emanzipiert. Ich selber finde, es ist zu weit weg davon heute, aber das ist eine andere Frage. Dass das Gedicht ein geschriebenes ist, dass ich nicht reimen muss und dass das nicht unbedingt songartig ist, aber das hat schon dieselben Wurzeln. Das muss man schon, oder? Mhm, ja, sehr widersprechen. Ja, das sehe ich genauso. Ja, ja. Und Trakl ist, das wäre dann, Trakl wäre dann geschichtlich ungefähr der Zeitpunkt, wo. Also Gedicht ist nicht, war eigentlich nicht nur Text, sondern auch Sound, auch ja, der Klang. Mhm. Ja, und Trakl wäre so einer der Momente, wo du, wo dann wirklich möglich war, dass man Gedichte billig produziert. Das war geschichtlich ungefähr der Zeitpunkt, so 1910. Da hast du dann leicht mal dir was eingesteckt als Arbeiter oder Angestellter und gelesen. Mhm. Ich glaube, Trakl hat ja auch sehr viel nebenbei schreiben müssen. Der war ja Apotheker gewesen, war auch dann da Sanitäter im Ersten Weltkrieg. Also der hat ja, ja, das sind ja teilweise Gelegenheitsgedichte oder eben sehr unmittelbar entstanden, hatte nicht viel Zeit dann noch und ist ja sehr früh gestorben, auch 1914, 1916, da in Grodek, ja, in Galizien. Ja. Okay. Aber wieder so was Ähnliches wie, also die Gedichte sind dunkel, er weist darauf hin, die Welt ist nicht immer so schön wie Dings und man erkennt, man hat irgendwie auch den Verdacht als jugendlicher Pubertierender, das ist ja eigentlich auch typisch, irgendwie, das ist nicht ganz so in Ordnung, wie alle sagen, da sagt jetzt jemand, es gibt Schmerz, es gibt Dunkelheit und eben auch so wieder so ein Connection mit dem Ort, wo man sich als Teenager sich oft allein fühlt, dass man da sozusagen eben hat, nein, nicht, also das ist ein Gefühl, das haben Menschen, ist ein Mensch. Okay. Ja. Ich glaube, Trakl war auch eigentlich mit der Erste, der das Gedicht aus Frankreich hinüber transportiert hat. Also von Baudelaire und Rimbaud, das kam dann zu Trakl. Das ist, glaube ich, da war er mit der Erste. Das symbolistische Dichten. Ja, genau, ja. Symbolistisch, was ist symbolistisch an? Ja, wie soll man das? Du hast in Frankreich um 1880, 1890 so eine Strömung von Lyrikern, die noch der Tradition verhaftet waren, noch oft auch gereimt gedichtet haben, sehr artistisch waren, aber die neue und ungewohnte Themen gesucht haben. Erstens hauptsächlich Stadt und so. Und ja. Stadt, das ja. Hässliche, das Kranke, Verfall, Jugend und Verfall, diese Gegenüberstellung, die sehr gepostet haben, dass sie jetzt die bürgerliche Moral und die christliche Moral über Bord werfen würden und die als beliebtestes Stilmittel das besonders aufgeladene, besonders gewählte Symbol hatten. Der vornehmste dieser Dichter war Baudelaire. Der hat dann irgendwann in Deutschland ankommen müssen, im deutschen Sprachraum. Mhm. Und Clemens meint jetzt, das wäre Trakl gewesen, der diese Übersetzungsleistung geschafft hat. Übersetzt hat es, glaube ich, Georgisch. Und Stefan George hat es übersetzt, glaube ich, den Baudelaire. Aber Trakl war so mit der Erste, der es dann selber, also eigene Sachen dann, also nicht übersetzt hat, sondern eben eigene dunkle, hässliche Sachen geschildert hat. Ja. Vielleicht aber, also mich wird echt der Sprung aus den Untiefen und Entsetzlichkeiten der Pubertät. Da sind wir bald, ne? da sind wir jetzt langsam. Und den stilistischen Entsetzlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts ins Heute irgendwie zu schaffen. Aber gehen wir mal weiter ein bisschen, oder? Okay, ja, also vielleicht entlang, dürfen wir uns, Clemens, entlang deiner Lektüre-Erfahrungen ins Heute handeln? Ja, also ich soll jetzt erwähnen, was ich dann als nächstes wenn du das gelesen habe. Das möchtest. Das ist aber lange her schon. Also ich glaube, mit 20 habe ich mich dann sehr stark oder um die 20 herum sehr stark mit Jandl, Wiener Gruppe, Mayröcker befasst. Oder es gab, was glaube ich hier nicht so bekannt ist, zu DDR-Zeit in den 80er Jahren gab es die Prenzlauer Berg-Szene, die sehr stark Jandl übernommen hat und auch eine sehr hermetische, sprachexentelle Lyrik geschrieben hat. Und das war für mich wichtig, Sprachspiele dann und eben das Material, Sprache als Material und wie man über Sprache vielleicht auch dann was dekonstruiert und vielleicht über das Spiel was Neues also schafft oder das schon Gesprochene. Schon der konkreten Poesie. Konkrete Poesie. Genau, konkrete Poesie. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen das auseinandernehmen. Dass wir die Zeit, dass wir nur einmal die realgeschichtliche Zeit haben. Du bist jetzt 35 oder so. 35, genau. Das heißt, wenn wir jetzt das zurückrechnen, minus 15 Jahre, das war um die Jahrtausendwende. Genau, wo genau. Wo du dich mit einer Gruppe beschäftigt hast. Man muss wieder dazu sagen, die Prenzlauer Bergszene, dass man die kennt in Österreich oder zumindest in Graz, das waltete die Zeitschrift Perspektive mit ihrer berühmten Sprachlosnummer. Okay, ja. Die versucht hat, Lyrik aus dieser Szene in Österreich bekannt zu machen. Ich kann allerdings nicht sagen, wie bekannt oder unbekannt das in Wien ist. Egal. Jedenfalls, du hast dich zu der Zeit mit Jandl beschäftigt. Unter anderem, ja. Also, aber Jandl war schon ziemlich wichtig. Ja. Wer wären so deutsche Autoren und Autorinnen, die sich da auf diesen konkreten, auf die konkrete Poesie draufgesetzt haben? Wenn man jetzt von dieser Prenzlauer Berg-Szene spricht, dann wenn das Namen wie Bert Papenfuß, Stefan Döring, Eberhard Hefner, Elke Erb hat einiges da getan, ja. Aber ich weiß halt nicht, wie bekannt die heute noch sind oder damals waren. Ich weiß, dass es einen Austausch damals gab zwischen der österreichischen Dichterszene und der Ostberliner Dichterszene, dass Jandl hat doch auch in den 80ern in Ostberlin gelesen und ich glaube auch Oswald Wiener, die waren noch in Westberlin, haben da Stipendien gehabt und sowas und Artmann und so, da gab es schon immer Verflechtungen und ja, und. Aber du hast da beim Beschreiben von Jens Dandler ein paar Begriffe benutzt, die, wo ich nicht genau. Du hast gemeint hermetische Sprache? Was meinst du damit? Also hermetisch würde ich das nicht auf Jandl anwenden. Also hermetisch wäre dann schon doch eher der. Also bei Döring oder bei der Prenzlauer Berg-Szene anzusiedeln. Und die mussten. Was ist hermetisch? Hermetisch wäre rein vom Wort her wäre was Abgeschlossenes, was erstmal zu entschlüsseln wäre oder was erstmal so ein eigenes Vakuum hat, wo man erstmal dechiffrieren muss, was chiffriert ist und dann ja erstmal sich nicht unmittelbar erschließt, wenn okay. man da einen Satz hat, eine Mitteilung. Ja. Und so ähnlich wie in Dekonstruktion hast du als nächstes benutzt, bei wo du da gleich drei so Wörter nebeneinander benutzt hast. Oder dekonstruktivistisch hast du gesagt. Also ich habe damals versucht, über Redewendungen die zu dekonstruieren. Also wird ja ganz viel irgendwas gesprochen über Phrasen, dass man irgendwie sagt, ja, das ist halt so. Und dass man eben das hinterfragt, warum gibt es diesen Satz, das ist halt so. Warum ist es nicht anders? Also warum sagt man das überhaupt, dass man was als gegeben hinnimmt? Über Redewendungen, Phrasen, irgendwie. Das. Aber du machst es ja heute, ich weiß ja nicht, was du damals gemacht hast, aber heute machst du sowas, indem du nur das Sprachmaterial selber anschaust. Wohingegen bei so Redewendungen ist das ja schwer. Also wenn ich so etwas habe wie die Sonne geht auf, dann müsste ich das, wenn ich das dekonstruieren wollte, müsste ich den Verweis auf die Erkenntnisse der Astronomie der letzten 400 Jahre nennen. Also nein, die Sonne geht nicht auf, es bewegt sich vielmehr die Erde. Genau, genau. Aber deine Methode, vielleicht kommen wir noch dazu, von deinen Dichten zu sprechen, ist ja eher in der Sprache zu bleiben und nicht auf so ein Außen zu verweisen, oder? Also so war es damals, ja. Ja, weil ich finde es irrsinnig spannend, dass wir in der Entwicklung von der Lyrik, wir haben jetzt wirklich schon drei Aspekte von Lyrik, die waren und die geworden sind, gehabt. Und ich möchte, weil die Wiener Gruppe war ja, die war offenbar bedeutend, weil ihr habt sie wirklich dann in Berlin rezipiert. Bei uns haben es die meisten Leute wahrscheinlich in der Schule auch zum Teil gelesen. Man muss auch dazu sagen, dass, und man kann, ich sage es deswegen jetzt dazu, weil man für dieses Buch nicht genug Werbung machen kann, es gibt dieses eine schöne Wiener Gruppe-Lesebuch, das glaube ich zurzeit vergriffen ist, das nur heißt Wiener Gruppe. Das bei Rowohlt erschienen ist, oder? Ja, das auch von mehreren Herausgebern herausgegeben ist, dass im Prinzip das Best of and then some der Wiener Gruppe, dass tatsächlich jeder, der sich ein bisschen interessiert dafür, jetzt wenn er uns zuhört, versuchen sollte, käuflich zu erwerben. Hiermit habe ich die Werbeeinschaltung gemacht. Wirklich, es zahlt sich aus. Aber Jandl ist ja sehr viel auch soundorientiert, also Rhythmus und Klang. Ja. Und dann war Wiener Gruppe aber eben auch der Text als Kalligrafie, als Bild, oder? Das war auch Wiener Gruppe. Aber nicht nur. Also das, ja, die haben das versucht. Also eben so einen Weg zu finden zwischen konkreter Poesie und visueller Poesie. Ja, das, ja, genau. Ja. Konkrete Poesie ist? Konkrete Poesie ist Sprachmaterial, Sprachspiel, würde ich erstmal sagen. Also Sprache, dass man eben nicht über den Sinn, der eigentlich im Alltag schon da ist, davon ausgeht, dass es eben gesetzte Sachen gibt, die irgendwas bezeichnen, sondern dass man eben was Neues bezeichnet, was man im Alltag nicht sagen würde. Ja, dass man eben eigentlich was auch dekonstruiert. Dass man sich wirklich nur mit dem Sprachmaterial beschäftigt und nicht mit dem, was das Sprachmaterial sagt. Dass es erstmal nicht darum geht, was heißt ein Wort, sondern dass es wirklich nur um die Klänge und die Zeichen, ja, um das, die Materialität der Sprache also wenn, geht. Wenn du so einen Satz die hast, Aussage, ja, kommt dann später. Ja. Also wenn du so einen Satz hast wie Ottos Mops kotzt, dann das würde man ja auf der Straße erstmal nicht sagen. Ja. Das musst du schon so konstruieren, dass diese O's da auftauchen. Das, ja. Also in der konkreten Poesie könnte man vielleicht sagen, ist das Sinn sowas wie eine sekundäre Eigenschaft von Material ist und dass die Arbeit tatsächlich mehr am Material passiert als am Inhalt, was natürlich im Nachhinein sich als fatal herausgestellt hat, weil nach dieser ersten Generation von Leuten, die da ernsthaft was machen konnten, bleibt ja dann nicht viel übrig, weil du von außen den Unterschied zwischen tatsächlich Arbeit an der Materialität der Sprache und so automatisch hingemachten Spielereien, also man kann nicht leicht unterscheiden kannst, sodass es sich als beliebtes Material für so Volkshochschulseminare Dichtung ist. Mhm. Ja, ja. Das ist, man kann eben die, also wenn jemand frei assoziiert und auf der Sinnebene assoziiert und jemand versucht, Struktur auf einer anderen Ebene zu finden, kann man dann als Konsument dieser Sprache dann nicht mehr unterscheiden, meinst du? Mhm. Das heißt, würdest du jetzt da sagen, also da haben wir jetzt ein bisschen auch die Geschichte, wer entscheidet, was ein Gedicht bedeutet? Der es liest oder der Leser, hört? Der Leser, würde ich sagen. Aber natürlich gibt es immer auch den Trick oder die Masche, dass der Autor sagt, das ist jetzt ein Gedicht, weil ich das sage, dass es ein Gedicht ist und dann jetzt müsst ihr das so hinnehmen. Und dann kann der Leser trotzdem aber sagen, ist es ein Gedicht oder nicht? Hast du eigentlich ein Germanistikstudium gemacht oder? Ich habe es probiert, aber abgebrochen nach zwei, drei Semestern. Ich frage aus zwei Gründen. Erstens, weil mich interessiert hat, was du zwischenzeitlich als Brotberuf gemacht hast, weil ich ja vermute, dass du nicht mit 20 Stunden in Stipendien und Buchverkäufen geschwommen bist. Das ist das eine, was mich nur als Kontext interessieren würde, was du gemacht hast. Und das andere ist, weil ich in meinem Germanistikstudium eine ganz schöne Definition von was ist Literatur gefunden habe. Okay. Nämlich, was eine hinreichend große Gruppe als Literatur bezeichnet. Ob das jetzt, und damit ist die Frage, ob das jetzt Leser oder ist. Autor ist. Aufgehoben. Also, ja. Wenn ich beschließe, ich lese einen Baumarktkatalog vor und verkünde, es handelt sich hier um Literatur, das Vorlesen des Baumarktkataloges, dann wird es nicht dadurch Literatur, dass ich das beschließe, sondern dass durch meinen Status als Autor möglicherweise Leute das versuchsweise ernst nehmen und in dem Moment ist es Literatur geworden. So, das wäre die Definition, die mir einleuchtet. Ja, also gesellschaftlich definiert. Nee, man müsste sich als Germanist damit befassen, okay, der Herr Schmitzer sagt, es ist jetzt Literatur und dann könnt ihr immer noch sagen, nee. Was ist jetzt da Literatur, was soll daran Literatur sein? Genau. Oder ist es das überhaupt? Und dann könnt ihr immer noch sagen, nein. Und, na eben, die intrinsischen, eben, ich meine, die intrinsischen Definitionen taugen alle nicht. Man kann es nur über das gruppendynamische Ding von, wir beschließen jetzt, zufällig, das ist Literatur. Das ändert sich ja auch. Also es gibt ja auch Fälle von Listen, die verwaltungstechnischer Natur waren, aus irgendwelchen chinesischen Kaiserreichen, die heute rezipiert werden als Literatur und so. Also, No. Aber zurück, mich jetzt echt interessieren, was hast du gemacht beruflich? Also nach dem Abitur habe ich erstmal eine Zeit lang überhaupt nicht gewusst, was ich machen sollte. Und dann war ich bei der Armee, bin da so reingeschlittert. Also Bundeswehr. Das war schon im Westen, ja. Und dann hatte ich wenig Ambitionen, da irgendwie zu studieren. Ich wollte erstmal irgendwas, irgendeinen Beruf erlernen. Also erstmal irgendwas machen einfach und um irgendwas zu haben. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Gebäudereiniger absolviert und das geschafft. Da viel Fenster geputzt, Klos geputzt und genau. Und danach habe ich dann noch probiert zu studieren, aber das ging dann auch in die Hose und ja, das hat mich nicht so interessiert. Das war mir wirklich zu verkopft und zu theoretisch, das Ganze. Ich habe dann auch schon gemerkt, dass ich mich innerlich gegen dieses ganze Akademische wehre. Dass ich irgendwie, ich habe dann in der Zeit auch viel geschrieben und in den Seminaren geschrieben, gegen dieses ganze Verkopft und dass es eigentlich mit der Welt draußen oder wie ein Literat denkt oder lebt, nichts zu tun hat, wie die Wissenschaftler darüber reden. Ja, und dann musste ich da aufhören. Und dann habe ich danach noch eine zweite Ausbildung gemacht zum Verlagskaufmann, aber das war eigentlich auch eine Überbrückungszeit, um irgendwie Zeit zu gewinnen oder um nebenbei vielleicht weiterzuschreiben, um so eine bürgerliche Fassade zu haben als Beruf und ja, aber das ist jetzt auch schon 7, 8 Jahre her und seitdem inzwischen schreibst du eigentlich nur schreibe ich eigentlich nur noch. Also offiziell bin ich zwar arbeitslos, wie das bei uns in Deutschland heißt und aber das ist auch nur so eine Fassade, um Zeit fürs Schreiben zu haben, ja. Wobei das natürlich eine Aussage ist, die so wie die deutsche Arbeitslosengesetzgebung im Moment funktioniert. Ja. beinahe schon gegen dich verwendet werden könnte. Mhm, ja. Oder? Das wird es auch. Also ich glaube, das ist so, dass die Jobcenter, wie die bei uns heißen, oder das Arbeitsamt, dass die das nicht haben wollen, dass man schreibt. Die wollen schon, dass du irgendwo im Callcenter arbeitest oder irgendwas, eine Tätigkeit, 8 Stunden nachgehst am Tag, dass du eben irgendwie Geld erwirbst. Mhm. Und das kann man eben überschreiben mit Gedichten, geht das eben nicht. Oder höchstens über Stipendien, aber das ist halt schwierig, ja. Also ich hab mich direkt nach dem Studium und nach dem Zivildienst selbstständig gemacht und gesagt, ich bin jetzt Schriftsteller und das steht so drin. Okay, und jetzt zahle ich auch als selbstständiger Versicherung, was natürlich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber die Versicherung, die du als Selbstständiger zahlst in Österreich, ist ungleich höher als Angestellter. Okay. Das heißt, du wirst gleich mal behandelt, als wärst du Großverdiener. Zahlst auch Selbstbehalte für alles. Und es ist eigentlich für so Normalverdiener nicht ausgerichtet, die Versicherung für die Selbstständigen. Das heißt, Leute, die nicht auch Steuern zahlen, das geht sich fast nicht aus. Und ich habe fast jedes Jahr 2 Monate eine Phase gehabt, wo ich Panik hatte, so, ich muss jetzt einen Job, ich gebe alles egal, ich mache, egal. Aber ich bin dann doch im Nachhinein froh, dass ich mich nie abgemeldet habe vom Selbstständigsein und nie in dieses Ding reingegangen bin. Weil es dann immer so nach 2 Monaten ist es dann doch wieder gegangen, hier 200 Euro, da 50 Euro. Das ist dann, ja. Aber dann ist so ein gewisser Druck da, dass du irgendwie... Ein permanenter Druck. Ja, und den will ich nicht haben. Also das ist und ich glaube, bei uns sind die Grenzen noch höher. Also ich glaube, du musst da bei uns da mindestens 7.000, 8.000 Euro im Jahr verdienen. Also mindestens so dieses Sozialhilfeniveau musst du auch als Autor dann da haben an Honoraren. Und das ist schwierig. Bei uns ist die Grenze, nennt sich Geringfügigkeitsgrenze. Das ist genau die Grenze, wo du auch dazu verdienen dürftest, wenn du Sozialhilfe kriegst. Das sind irgendwie 4.000 irgendwas Euro im Jahr. Alles, was da drüber ist, wird das als Beruf anerkannt. Und alles, was drunter ist, ist Liebhaberei. Okay. So. Ja. Und das ist ja eine Grenze, die sich gerade noch ausgeht. So. Ja, okay. Aber es hätte mich eben interessiert. Das heißt, du harzt, wie man so schön sagt, und bist gelegentlich vom Arbeitsamt belästigt auch. Genau, ja. Gelegentlich ist gut, also es nimmt zu. Also ich glaube, der Druck von oben eben über das ganze System, den Kapitalismus, das ist schon härter geworden über die Jahre. Und daraus erklären sich auch einige Texte von dir, die ich so kenne, wie die, 20 Minuten, nein, 9 Strophen Hass? 10 Strophen Hass. 10 Strophen Hass. 10 Strophen Hass, hast du gelesen. Das habe ich gelesen, genau. Ja. Freitag, am 4. Ja. Ja. Aber also das heißt, du hast jetzt da wirklich viel, du liest viel und schreibst viel? Ja. Schreibst du auch Prosa? Ganz selten. Also vielleicht einen Text pro Jahr, der vielleicht 3 Seiten lang ist, experimentellere Sachen, ja. Aber ansonsten, weil du schon gesagt hast, die Grenze ist bei dir so, ja, du sagst, das ist ein Text. Also wenn es Prosa ist, dann sind es oftmals auch so seriellere Texte, dass eben da Sachen aufgezählt werden, eben, dass da so eine Abfolge da ist. Ja, also ich könnte keine klassische Prosa schreiben, wo eben irgendwas erzählt wird, irgendwas Narratives da ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also, ja. Was erzählen interessiert ihn nicht. Ha. Christian hat seinen Vorurteil bestätigt. Aber dann müssen wir noch ein bisschen weiter reden, was für dich jetzt heute Lyrik ist. Warum schreibst du jetzt die Lyrik, die du schreibst? Warum ich die Lyrik schreibe oder warum ich generell Lyrik schreibe, das müssen wir vielleicht noch trennen. Ja, dann zuerst das eine und dann das andere. Also warum ich generell Lyrik schreibe, wahrscheinlich weil ich irgendwie auch nichts anderes anzufangen weiß mit meiner Zeit. Das kommt dann einfach, wenn man und es ist, also ich sehe es auch mittlerweile als Notwehr, dass man irgendwie sich doch unten wähnt in der Gesellschaft und irgendwie versucht dann den Druck wieder zurückzugeben nach oben, dass man sagt, okay, irgendwie ja, du bist gezwungen, irgendwie Geld zu verdienen und zu arbeiten irgendwie und das sehe ich halt nicht ein, also nicht unter diesen ökonomischen Bedingungen, dass du eine Tätigkeit tun sollst, um damit Geld zu verdienen, sondern ich will eine Tätigkeit tun wegen der Tätigkeit und nicht des Geldes wegen. Und dann versuche ich das irgendwie zu reflektieren und das zurückzugeben in gewissen aggressiven Texten oder auch nicht. Und das Problem mit dieser Haltung, die ich ja total gut finde und die sich in deinen Texten, finde ich, vortrefflich widerspiegelt, aber das Problematische an dieser Haltung ist ja, dass in dem Moment, wo du dann Geld für einen Text kriegst und dieses dein wütendes Zurückgeben nach oben zur Erwerbsgrundlage wird, bist du irgendwie gearscht, oder? Ja, aber soweit ist es noch nicht. Also das ist allenfalls eine Nebeneinkunft bisher. Also Ja, mir ist eingefallen der Begriff geistige Selbstverteidigung. Den, ja, das ist ein seltsamer Begriff. Okay, das heißt, wir hatten ja zum Beispiel die Perat, die hat zum Beispiel gesagt, sie schreibt Lyrik. Die Katja Perat, die Katja ist slowenische Autorin. Ist ein Gast von uns im Pflaster gewesen. Und gesagt, sie schreibt Lyrik, weil sie das braucht, um ihr, keine Ahnung, ihre Welt zu sortieren. Mhm, ne? Eigentlich, um nicht verrückt zu werden, hat sie sogar gesagt, um nicht verrückt zu werden. Aber ich glaube, es kann auch gegenteiliges Papier passieren. Also ich denke mal, wenn man sich da so reinsteigert, habe ich manchmal auch Angst, dass man erst verrückt wird über Schreiben, dass man da irgendwie so überdreht manchmal. Also es gibt auch beim Schreiben die Möglichkeit, einen Rausch, eines Rausches. Das ist schwierig. Also es entsteht ein Sound, es entsteht ein Rhythmus, der einen so ein bisschen mitzieht. Also gerade bei diesen längeren seriellen Texten hat man irgendwie dann diese Abfolge und dann wirst du mitgezogen. Ja, jeder Text ist seriell. Ob man das dann Rausch nennt. Oder? Man muss vielleicht dazu sagen, dass eben deine Texte, Clemens, das muss man den Hörerinnen und Hörern, die es nicht kennen, dazu sagen. Also ihr könnt diese Texte nachlesen in den letzten paar Nummern der Perspektive zum Beispiel und in einzelnen Heftchen der Subkultur-Reihe. Ich weiß nicht, ob es gibt eine Einzelpublikation mit Kai Pohl. Wir verlinken die dann alle schön auf der Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, aber man muss vielleicht dazu sagen, eben für die, die es jetzt nicht präsent haben, deine Texte zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie lang sind und dass sie seriell funktionieren. Das heißt, dass sie ein entscheidendes Ordnungsprinzip haben, das dann relativ blind, würde ich sagen, durchexerziert wird, exekutiert wird. Also das Serielle ist nicht das eins nach dem anderen, sondern das Serielle ist wie die Serienproduktion eines Stempels. Okay. Könnte man so sagen, ja. Weil jeder Text ist seriell per Definition. Anders als seriell lesen. Das ist jetzt nicht die naturwissenschaftliche Definition von seriell. Ist egal. Ja. Oh. Ist trotzdem wichtig, sind Wörter. Ja. Das wäre quasi ein Merkmal deiner Poesie, im Gegensatz vielleicht zu den Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen, dass du eben dieses eine Ordnungsprinzip hast, so wie das vielleicht in meiner Meinung nach schlechterer Art und Weise bei Erich Fried fast immer vorkommt. So das eine Ordnungsprinzip, einerseits, andererseits Peng, man hat die Aussage erkannt und bei dir geht es dann aber nicht um die Aussage, sondern du wendest, würde ich das sagen, was du machst, nur damit man versteht, wovon du sprichst, wenn du von Rausch sprichst. Dass du halt Texte hast, die zum Beispiel 20 Seiten lang sagen, nach dem Prinzip funktionieren, X heißt jetzt Y. Genau, also beider heißt jetzt Twix. Ja, genau. Hegel heißt jetzt Shitcode, nein. Und nach einer halben Seite fühlt man sich als Publikum meistens verarscht und nach zwei Seiten ist man dann bereit, dir überall hin damit zu folgen. Das ist diese Kunst und ich glaube, das meinst du, wenn du von Rausch sprichst, dass es eben nach zwei Seiten irgendwann einsetzt. Also es geht ja nicht um meinen Rausch, sondern um den Rausch des Lesers dann irgendwann. Das ist jetzt die Frage an dich, wenn du von Rausch sprichst oder wenn Christian nach Rausch fragt, ob... Also ich muss es ja schon so ein bisschen steuern können irgendwie. Ja. Ne? Also Rausch könnte ja auch sein, ich betrinke mich und dann versuche ich was zu schreiben. Und das ist es, glaube ich, nicht. Also was ich sehr oft mache, ist, ich höre Musik. Ich versuche dann immer denselben Song zu hören von irgendeiner Band, von den Doors oder irgendwas. Und dann ist es ein Song, den ich dann zwei, drei Tage lang höre, immer wieder dasselbe Stück. Und dann entsteht da so ein Sog, dass ich das brauche und dann entsteht da irgendwas, ja. Okay. Ja. Deine Texte haben ja auch diese Eigenschaft, dass sie Wissensmaterial zusammentragen, dass sie, also du hast vorgestern eine Namensliste zum Beispiel vorgetragen, auf die man jetzt vielleicht nicht eingehen muss, aber das ist, wo einfach sehr viele Namen dabei waren, wo das Zeug dann Sinn und Zusatzsog kriegt, wenn man weiß, von wem die Rede ist und man müsste dann wirklich mit dem Lexikon dabei sitzen. Deshalb die Frage an dich, sitzt du mit dem Lexikon am Schreibtisch oder ist das Zeug, was du gerade zufällig präsent hast, wenn du arbeitest? Also im Lexikon stehen ja nicht alle Namen, die ich kenne. Also im Lexikon ist ja eher die Hochkultur vertreten. Und ich meine mit Lexikon jetzt stellvertretend für Büchertürme, in denen du permanent nachschlägst, oder hast du das Zeug einfach präsent? Es ist beides. Also das ist, also wirklich, wenn ich jetzt Lexikon höre, gehe ich immer von der Hochkultur aus. Es gibt Goethe, es gibt Thomas Bernhard und so, es gibt Karl Kraus und dann Weiß ich aber, das ist nicht nur meine Welt. Ich will halt eine Gegenwelt konstruieren. Es gibt auch Schmitzer, es gibt Helmut Schranz, Ralf B. Korte, die vielleicht im Lexikon nicht auftauchen, aber die ich trotzdem irgendwie verknüpfen kann. Also es ist, da entsteht eine Dynamik. Ich weiß, es gibt Goethe, aber den sollte ich nur geben. Der muss gebrochen werden, sage ich mir. Es gibt eine andere Welt. Und ja. Okay. Und dann geht es einfach um Verbindung zwischen Hoch- und Subkultur und dass man das irgendwie bricht. Und ja, okay. Das ist mir wichtig. Aber das ist halt auch interessant, dass das Gedicht jetzt aber auch erfordert. Ich weiß dann, das Gedicht ist da und es soll so eine lange Struktur werden über 20 Seiten und ich muss dann eben sehr viel ranholen. Ich muss mich informieren. Okay. Ich brauche Wikipedia, ich brauche das, ich brauche dann den Falter oder weiß ich, den Standard und das muss jetzt irgendwie zusammenkommen. Ja. Bist du eigentlich ein Büchersammler auch? Oder hast du viele Bücher? Ich habe viele Bücher, ja. Und ich sammle, glaube ich, auch mehr, als ich lese, teilweise. Ja. Vielleicht können wir da rein, weil ich war bei der Lesung dabei und bei dieser Textaufzählung. Bei der Perspektive-Lesung im Forum Stadtpark am 4.4., bei der die Perspektive Nummer 76-77 präsentiert wurde, genau. Mit Clemens Schittko, Carola Göllner und Kai Pohl. Ja. Mir hat das sehr wütend gemacht. Diese Namenaufzählung. Also vor allem, also zwei Gründe. Einerseits, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Abgrenzungsübung. So einfach sozusagen die Grenze ziehen zwischen die wir sind und die sie sind. Und dann aber eben auch durch die eigenen Namen oder die Namen der Freunde da mit hineingeflochten, war das so eine sozusagen Behauptung von Status durch Assoziation mit Namen, die Status haben. Und da habe ich mir gedacht, gut, okay, ich höre jetzt irgendwie Lyrik und es soll irgendwie, wahrscheinlich soll das auch provokant sein und so. Dann habe ich gedacht, solche Sachen wie sozusagen behaupten oder erklären von Status durch andere Namen, die Status haben, das macht Bürgermeisterstellvertreterin bei der Landespreisrede oder so, ja. Also das ist eigentlich das, was reaktionäre Leute machen, um ihre Welt zu schützen, ja, wirklich zu schützen. Und mir ist das sozusagen diese Geste von dieser Struktur, ja. Das ist sozusagen, ja, das ist wirklich nur schützen, ja, nur sozusagen wirklich tatsächlich schützen meiner kleinen Welt. Und mir, also das, und da ist es da sozusagen, mir ist da kein Perspektivenwechsel mehr gelungen aus dieser Perspektive, ja. Da schützt jemand seine kleine Welt. Und ich habe gedacht, das machen viele andere auch. Das machen wahnsinnig viele Leute und es zipft mir immer an, wenn es jemand macht. Und die hat es mir eben auch anzipft. Also wirklich. Ja? Zum Beispiel. Das ist mir passiert, das war Wut. Man sollte vielleicht hinzufügen, dass diese Ausgabe des Pflasters sich just jenem Wutausbruch von Christian mit verdankt, den ich versucht habe, in diskursive Gewässer zu lenken, indem ich gemeint habe, lasst uns doch genau darüber mit dem Autor diskutieren. Da sitzen wir jetzt. Weil ihr habt ja gerade vorhin schon gesagt, dank so Bedeutungsebenen, die man da jetzt noch drin finden kann. Was war das zum Beispiel? Subkultur, Hochkultur. Ja. Und das war natürlich auch nicht alle Namen, also es war irgendwie so, es ist und es ist nicht, der eine und andere Namen. Es war manchmal jetzt da nicht eindeutig, ob die es ist irgendwie jetzt da sozusagen das Akzeptierte oder das Nicht-Akzeptierte ist, das hat sich manchmal auch geändert, aber trotzdem war der Verdacht da, dass das eine sozusagen eher akzeptiert ist als das andere. Man sollte also vielleicht, der hat auch durchgehalten. Man sollte vielleicht nochmal das Prinzip beschreiben. Der Text, möchtest du das sagen oder soll ich das kurz beschreiben? Wie der Text funktioniert, ja. Also es gibt pro Zeile immer zwei Namen, eben, dass man sagt, das ist jetzt nicht Johann Wolfgang von Goethe, das ist Reinhard Götz. Also es geht um ein lautliches Prinzip, das oftmals in Gesprächen entsteht, dass ja Namen oftmals ähnlich klingen und weil man hat ja so viele Namen präsent über die Jahre, dass man irgendwie 2.000-3.000 Namen kennt aus dem Kulturbetrieb, aus dem Kulturleben, aus der Historie und dass man oftmals die gar nicht mehr auseinanderhält. Aber dass mit dem Namen ja immer auch ein Feld da ist. Wenn man Goethe sagt, weiß man, okay, Weimarer Klassik oder man sagt Thomas Bernhard, okay, das ist Österreich oder irgendwas. Man sagt Reinhard Götz und sagt, okay, Weimarer Klassik auf Drogen. Ja. Tatsächlich, das wäre vielleicht ein Grund, warum ich gegen das Unwohlsein von dir, Christian, immunisiert war, dass mir relativ plausibel war, dass es nicht dass die Gegenüberstellung von Gut und Böse oder oben und unten oder anerkannt, nicht anerkannt war. Sondern? Weil eben so eine Gegenüberstellung wie Goethe und Götz sich für mich erschließt nicht als, das ist der Etablierte und der Nicht-Etablierte, sondern das sind zwei unterschiedliche, gleich starke Positionen, oder? Mhm. Also immerhin erwähne ich Goethe. Ich hätte ja auch nur Götz hinschreiben können, sagen, ich finde jetzt Götz gut. Und also Goethe taucht da immer auf. Also immer nehme ich ihn als Instanz wahr und sage, okay, der muss jetzt weg oder weiß ich was. Oder der muss. Aber alle Anwesenden, die waren immer positiv. Also für mich, also die waren, und die waren nicht. Ja. Oh Gott, aber Sprache wird dann kompliziert an irgendeiner Stelle. Ja. Ich glaube aber, dass mein Eindruck war, dass dein Eindruck, Christian, dass dieses Stadt, das ist nicht Goethe, das ist, ne? Dass diese Bewegung ein Negativ wäre für das Erste, was in dieser Bewegung stattfindet, und positiv für das Zweite. Mhm. Also. Das ist nicht das Schlechte, sondern das Gute, dass die Bewertung schlecht und gut nicht im Text, sondern in deinem Kopf stattfindet. Sie findet in meinem Kopf und statt. Und in deinem Kopf erst hast du dann erstens einmal diese Bewegung als schlecht und zweitens als Bürgermeisterstellvertreterisch. Bürgermeisterstellvertreteresk. Und ich glaube eben nicht, also der Text hat diese Ebene, aber er hat eben auch andere. Also ich denke mir, dass tatsächlich dieser Text es leistet, unter anderem diese Bewegung abzubilden, diese Denkbewegung abzubilden und zum Gegenstand zu machen. Oder? Ja. So ist es mir gegangen. Ja, da ist ja dann die Frage, also von der Erwartung. Ich meine, es war tatsächlich, ich war zuerst sehr wütend und ich bin ja dann zum Glück die Wut auch wieder losgeworden und habe im Endeffekt, also weil man natürlich dann Leute beschimpfen darf, das ist natürlich ein eigener Rausch. Mhm. Aber es war irgendwie faszinierend, aber ich habe trotzdem die Geste als, sagen wir so, als ich habe das Bedürfnis, mich davon abzugrenzen, sehr stark erlebt. Ich gesagt, nein, ja, das kann man nicht einfach stehen lassen und sagen, dass wir lächeln, wir schmunzeln jetzt, wenn unsere Namen fallen, wir schmunzeln jetzt, wenn Namen, die wir cool finden. Ja, damit ist diesem Text also nicht genügend getan. Ja. Also das reicht nicht. Weil gerade durch diesen Kontext auch, die Leute schmunzeln an den Namen, dann stellen den eigenen Namen, der Heli, also der Organisator von dieser Lesung, wirft die Hände in die Höhe, wenn sein Name fällt. mit dieser Reaktion, wenn es dabei bliebe, ja, also da hätte ich dann sehr viel Vertrauen in die Reflexionsfähigkeit und das Bewusstsein. Der Literatur und der Anwesenden verloren. Aber ich habe auch sehr viele Namen erwähnt, Jandl oder aus der Wiener Gruppe, die nicht anwesend waren an dem Abend. Ja, also, ja, natürlich. Die ich trotzdem gut finden kann, also die schon tot sind. Und der Vorwurf von Christian eigentlich bestätigt wäre, dass du quasi einen Status für uns gute, unetablierte herstellst, indem du uns in den Kontext Jandl stellst. Was ja eine Methode von Text ist, die seit Homer angewandt wird. Obwohl Jandl habe ich als positiv herausgestellt. Ja, egal. Das sind sowohl Ernst Jandl als auch Urs Jägi, ist glaube ich die Zeile. Ja. Sag mal, hat der Text eigentlich dieses Ding, das ist nicht das, das ist das, das ist nicht das, das ist das? Und war das eigentlich schon so, dass alle vier Zeilen irgendwie ganz regelmäßig, das ist sowohl X als auch Y dann gekommen ist, gell? Dass es vier Zeilen sein müssen. Oder das ist eine bestimmte, war das eine bestimmte Abfolge? Ja, das kommt später. Also natürlich, glaube ich, habe ich zuerst dieses, das ist nicht der, sondern das ist der, das hatte ich zuerst gehabt. Das war die erste, als einzelne Zeile die Struktur. Und ich wusste, okay, ich will das mit den Namen machen. Und es ist eigentlich aus einem normalen Kneipengespräch entstanden, weil man oftmals, wenn man abends trinkt, wirklich oftmals Leute verwechselt. Der heißt so und so, das ist jetzt irgendwie nicht Helmut Schranz, sondern August Stramm und wie hieß der nochmal? Dass man einfach so Sachen assoziiert und Leute so herholt und dann aber denkt, das ist doch nicht der und dass man da oftmals darüber nicht hinauskommt. Mehr. Ja, weil der Rahmen waren ja und auch diese Promille-Angaben vor jeder Strophe. Da geht es ums Trinken einfach, dass du, und das ist... Man feuert dich dann auch schon an, wie viel ist da noch? Und dann ist halt die Frage, und da war dann auch die nächste Geschichte, das alte Thema von dadurch, dass da auch irgendwie so es war klar irgendwie so eine Abgrenzungsübung, die Assoziation mit Trinken war da, die Promille steigen an und es gab ja auch immer sozusagen den Verdacht, dass das Rauschhafte ja, irgendwie das Ehrlichere ist. Das ist ja sozusagen antiker Verdacht. Ja. Im Wein liegt die Wahrheit, sagt genau. man. Genau. dass auch jetzt da sozusagen man irgendwie da darüber nachdenken mag, finde ich ja eigentlich ganz lustig. Aber also es gibt eine Chronologie im Text. Es fängt ja ganz oben mit Homer, Hölderlin an und endet bei den ganz jungen Generationen, die jetzt in den 80ern geboren wurden. Das ist schon ein Ordnungsprinzip. Ja, das ist mir tatsächlich entgangen beim Hören. Aha, ja. Also vorne, es gibt ja die Autoren, die negativ genannt werden, das ist egal. Aber die positiv hinten kommen im zweiten Teil, also im zweiten Satz, da war schon wichtig, dass oben die ganzen alten Autoren kommen und dann sind die Jahrgänge bis zu den jüngsten jetzt, die 1980 geboren wurden, 1990, das, genau. Aber man muss natürlich schon sagen, dass eben sozusagen diese Lust am Wiedererkennen der Namen, also ich bin ja kein Germanist oder was, aber es waren trotzdem wirklich viele Namen, die haben bekannt von sein. Und dieses Wiedererkennen, ich erkenne das, das ist ein Rausch, ja. Und und wenn allerdings jemand daherkommt, ja, ein Dichter, und jetzt da in meinen Kopf reingeht, mich manipuliert, ja, dann will ich also genau dann will ich freundlich angefasst werden. Und genau dann will ich die Frage stellen, dann der Moral. Ja? Ist das jetzt was, was ich mit mir tun lassen will? Oder ist das was ich nicht mit mir tun lassen will? Ja, aber ich glaube, Literatur ist Manipulation, dass man irgendwie versucht. Es gibt einen Unterschied. Also ich glaube nicht. Also Literatur ist Kommunikation. Manipulation ist eine bestimmte Art der Kommunikation und ist irrsinnig oft sozusagen das wichtigste manipulative Schema ist, ich fange an mit was sehr Verwirrendem, was eigentlich vertraut ist, aber absolut absurd. Lass deinen Hörer irgendwas hin und dann beginnst du zu wiederholen, was auch absurd ist, aber was deine Ideologie ist. Das ist zum Beispiel. Und das ist nicht dasselbe wie Kommunikation, das ist Manipulation, da ist ein Unterschied. Du meinst jetzt gerade, du hast das Schema von Predigten. Zum Beispiel. Also oder von Litaneien, also Litaneien gefallen mir auch sehr. Ob Beschimpfung oder dass irgendwas wiederholt wird. Also, ja. Er meint jetzt, dass man zuerst eine Behauptung über die Wirklichkeit hinstellt, die eigentlich absurd ist, die sachlich nicht zutreffend sein muss. Oder die man einfach nicht sagen würde im Alltag, die man sich nicht traut zu sagen. Also, das auch, aber zunächst mal in dem Fall, den er jetzt gemeint hat, Behauptung über die Wirklichkeit, die nicht stimmen muss, aber die nur dadurch plausibel ist, dass man sie in einem bestimmten verfremdeten Kontext stellt. Genau. Und dann hat man den Hörer oder den Seher so weit, dass er das Gefühl hat, er denkt jetzt wirklich nach über seine Umstände. In Wirklichkeit ist er einfach nur verwirrt vom Text. Und dann kommt die rettende Information, die in der Predigt halt die erlösende Kraft des Herrn Jesus Christus. Genau, weil es gibt ja dieses Verstehen wollen, dieses verzweifelte Verstehen wollen, wo man dann jeden, du erzeugen. Okay. Aha. Jeden Fetzen des Verständlichen dann irgendwie dankbar annimmt, auch wenn, die sozusagen gar keine Logik mehr haben. Ja. Das interessiert mich manchmal auch, dass man so eigentlich so eine Unterkomplexität erzeugt, so eine Dummheit, dass man den das nochmal wiederholt, um es so reinzutrichtern und dann das leicht abwandelt, so dass man ganz leicht die Aussage verändert oder das umdreht, das Prädikat nach vorne stellt, aber jetzt hat man es nochmal gesagt und jetzt verstehst du endlich und dann nochmal den Satz gedreht und dann. Genau, also und ich muss halt sagen, wenn jemand sozusagen verwirrend der Kommunikation versucht, dann habe ich bei mir dann ist das nicht eine Entschuldigung, dass man jetzt eigentlich alles machen darf, weil es ist ja sicher immer eine interessante Perspektive, sondern wenn so jemand das macht, dann also ich persönlich fühle mich dann sehr herausgefordert, zu sagen, darf der jetzt in meinen Kopf oder nicht? Und das ist natürlich das eigentlich die Ursache von meiner Wut, von dieser Wut. Die andere Wut, die ich noch hatte, die ist eine andere. Aber die Wut ist erstmal gut, finde ich. Also das ist erstmal eine Emotion. Also ich kenne es ja ganz oft bei anderen Autoren, da sagt man, okay, der Text ist ganz nett. Oder dann sagt man, okay, das nehme ich so hin. Aber wenn das so ein bisschen auseinandergeht, dass die einen sagen, okay, das ist richtig gut. Und die anderen sagen, nee, das lehne ich ab. Also Ablehnung ist für mich besser als einfach nur so Achselzucken oder so eine neutrale so ein neutraler Gestus oder so ein Geschmackssatz, dass man sagt, ja, ganz nett, das nehme ich so hin und das bringt mir jetzt irgendwie was. Aber also ich will das auch bewusst, dass dann irgendwas das auseinandergeht, die Schere, dass man, dass Leute sich irgendwie verhalten müssen dazu. Ja, entweder findet man es gut oder man findet es wirklich schlecht. Das ist darin angelegt, das will ich so. Okay, ja. Wir haben ja ein Kriterium, hatten wir schon, was ist Literatur, wenn ein hinreichend große Anzahl von Leuten behaupten, dass Literatur selber wird für Dichten, für Gedichte gelten. Mhm. Gibt es jetzt gäbe es eine Ethik von Literatur, weil die ich ja jetzt da vermute, ja? Sagen. Mhm. Also mir geht es nicht um Ethik. Ich bin Atheist, also ich habe mit Kirche und so nichts zu tun, deswegen stellt sich die Frage für mich nicht. Also, kein aufgeklärter Mensch. Aber hat das mit Ethik zu tun? Also Aufklärung wäre ja Vernunft. Ja, aber Ethik ist ja nicht ein Teilbereich der Metaphysik. Ethik ist ja ein eigenständiges Ding. Okay, naja. Und trifft auch auf uns Gottlose zu, dass man... Die politische Frage. Humanist ist zum Beispiel. Die vornehmste Rechtfertigung des Atheismus ist ja, dass man imstande sein möge und sich daran abarbeitet, eine Ethik ohne Gott hervorzubringen. Obwohl die Frage nach Gott stellt sich für mich nicht. Also, ja eben, aber die Frage nach einer Ethik sollte sich vielleicht auch stellen. Also es hat ja nicht, die hat ja mit... Ja, was soll ich tun? Dass eine bessere Welt möglich sein muss. Oder nein, was sollen wir tun? Was sollst du tun? Was sollst du lassen? Ach so, und was sollst du, was gilt es zu tun und was gilt es vielmehr zu lassen? Aha, das wäre jetzt dann so eine... Das ist Ethik. Ja, aber ist mir das wichtig? Weiß ich nicht. Also es wäre eine Ideologie oder es wäre wie Brecht oder sowas, dass man sagt, okay, so und so wäre es besser das ist falsch. Ich glaube, das, worauf der Christian hinaus will, ist die Frage, ob es für die Literatur, für die Welt, wo Leute darüber entscheiden, ob etwas Literatur ist oder nicht, indem sie lesen oder nicht, indem sie sich zu etwas als Text verhalten oder nicht, indem sie Text produzieren, innerhalb dieser Welt, ob es so etwas geben sollte, ob es deiner Meinung nach so etwas geben sollte, oder ob es so etwas objektiv schon gibt, wie eine Ethik des Geschriebenen, eine Ethik des, wenn ich in den Kopf von jemandem hineingehe, ich versuche jetzt dich zu interpretieren, Christian, ich bin nicht dieser Ansicht. Macht aber gerade Spaß. Ja, wenn ich in den Kopf von jemandem hineingehe, Kraft des Geschriebenen, Kraft dieser Übereinkünfte, habe ich dann gewisse Verhaltensmaßregeln zu befolgen, wenn ich mal dort bin? Gibt es dann so etwas wie Höflichkeit? Eigentlich nicht. Also für mich das nicht. Das wäre, glaube ich, Christians Frage gewesen. Also gerade in der Literatur nicht oder beim Schreiben. Also das ist ja, das will mir ja gerade brechen. Ansonsten, hier können wir höflich sein, aber wenn ich dann ein Gedicht für mich allein zu Hause schreibe, also der Schreibprozess ist ja auch Isolation oder Einsamkeit, wo ich nur mit mir und dann da kann ich ja alles sagen und jetzt ist es vielleicht hier anders unter Personen, da hält man sich an gewisse Regeln oder Höflichkeiten und dass man den anderen respektiert und beim Schreiben selbst ist es für mich erstmal im kleinen Kämmerlein, ist es Asozialität, also dass man irgendwie auch vieles vergisst oder eben dann mal ein paar Stunden nichts isst oder die Wohnung verwahrlosen lässt oder irgendwas, dass man erstmal, Ist das deine Frage gewesen? Ja, das macht Sinn. Ja. Ich bin noch dankbar für die Antwort, dass das mal ausgesprochen wird. Aber rein über Ethik denke ich eigentlich wenig nach, glaube ich. Also das entsteht dann so. Ja, ich glaube, in dem Fall geht es halt um eine Übereinkunft. Was wäre sozusagen eine Erwartungshaltung der Leser, die ich tatsächlich noch befriedigen will und was nicht? Also mein Zugang wäre, also wenn sich jemand die Zeit nimmt, was von mir zu lesen, irgendwas soll er schon davon haben. Also auf ein Blatt Papier hauchen und das abgeben reicht nun nicht. Natürlich, egal was man für sich zu Hause macht, wenn du für dich zu Hause asozial bist, der Umstand, dass das publiziert wird in Literaturzeitschriften und dass du zu Lesungen reisen kannst, hat ja damit zu tun, dass das ja noch mehr kann. Dass das kann, was offenbar Leuten gefällt. Aber Moment. Oder Leute wütend macht. Aber jetzt haben wir noch dieses eine. Die andere Wut. Kollegen von dir, ja? Machen ihr dieses Text total? Oder hast du da auch mal mitgemacht? Ich mache da nicht mit, aber ich kenne die Kollegen. Du machst da nicht mit, ja? Und das heißt, sie machen sich relativ elaboriert, eigentlich lustig, über Lyrik, die in der Zeit steht. Machen wir mal die Werbeeinblendung. Text total ist eine Lyrikkritikbühne von Bodo Holland Moritz, Uwe Warnke, Ralf B. Korte, drei Berliner Wahnsinnigen, die viel Zeit damit verbringen, sich über Lyrik und über Literatur Gedanken zu machen, die seit mittlerweile, glaube ich, 10 Jahren, oder? Ja, seit 2003. Seit 2003. Also seit 11 Jahren, glaube ich. Seit 11 Jahren. Ein- oder zweimal im Jahr Gedichte kritisieren, welche erscheinen als Gedicht der Woche in der Wochenzeitung Die Zeit. Und zwar ausschließlich diese Gedichte. Mit der Frage im Hintergrund, Was für ein Ordnungsprinzip da waltet, dass die Zeit gerade dieses Gedicht als Gedicht der Woche publiziert hat? Mit der offensichtlichen Antwort, es waltet kein Ordnungsprinzip, das ist vollkommen random. Und sie kritisieren das auf sehr, also sie, zwischendurch gefällt ihnen ja auch was. Sie kritisieren das auf sehr unterhaltsame und selektiv genaue Weise. Mhm. Wobei das Wort selektiv wichtig ist. Dann gibt es noch das Zweite, was ein Kollege, der Kai Pohl, der auch bei der Lesung war, gesagt hat. Deutschland wird gerade überschwemmt von mediokrer, mittelmäßiger Lyrik. Mhm. Ja, das kann ja sein. Also, aber das war, glaube ich, immer schon so. Das ist bloß die Frage ist, ob sich das dann durchsetzt. Und dann bleibt er doch dann wie ein Bus Goethe übrig oder was. Das heißt, an und für sich, also Wertungen, Vergleich, gute, schlechte Lyrik ist gang und gäbe, macht jeder, ne? Mhm, ja, also hat es, glaube ich, immer schon gegeben. Also, oder irgendwie so ein Kampf unter den Lyrikern oder wie auch immer. Ich würde nicht Kampf sagen, man redet halt drüber. Also ja, man redet drüber, ja. Aber das Interessante, man redet ja eher über die mittelmäßigen Schreiber als über die guten. Dann ja. Ist natürlich die Sache, wenn es keine Kriterien gibt für Qualität von Lyrik, dann ist das Ganze eine reine Abgrenzungsübung von Gesellschaften, die sich um eine Ästhetik sammeln, die eine bestimmte Ästhetik akzeptieren. Die grenzt sich ab von einer Gesellschaft, die sich von einer anderen Ästhetik akzeptiert. Das ist jetzt dann die ganze Übung, offenbar. Wenn es keine Qualitätskriterien für Lyrik gibt. Ja, aber es ist ja nicht bei allen so. Also es gibt auch, also ich versuche das nicht. Ich versuche mich jetzt eigentlich nicht abzugrenzen. Ich versuche schon eigentlich das aufzunehmen, was vielleicht auch zumindest Akademiker berühren könnte oder Leute, die vielleicht Abitur haben, also Matura oder, also das, mir ist schon wichtig, dass man noch was Gemeinsames findet, dass man weiß, es gibt Stammtische, es gibt das Aufstehen jeden Tag, also wie in diesem 10-Strophen-Hassgedicht, dass man trotzdem noch eine Gemeinsamkeit findet irgendwie und eben sich nicht abgrenzt eigentlich, dass man, ja, das ist eigentlich in den letzten Jahren mein Ansatz gewesen. Ja. Ja, also das heißt, wir hatten ja ganz am Anfang, deswegen haben wir es so schön gefunden, der 16-Jährige liest Lyrik, um sich nicht so allein zu fühlen. Ja. Die 40-jährigen Dichter lesen Lyrik, um zu sagen, das ist mittelmäßig, wie nicht. Und die bestimmte Literatur und diese Lyrik ist auch nicht mittelmäßig. Mhm. Ja? Oder vielleicht sind wir mittelmäßig, wir wissen es nicht genau. Also ich bin noch nicht 40. Ich auch nicht. Aber also ich wollte jetzt nur von mir auf andere schließen. Ich lese Lyrik nicht, um zu sagen, ha, das ist nicht mittelmäßig, sondern ich lese Gedichte. Also wenn ich eines lese, ich mal versuchshalber von einem Buch. Und weiterlesen tue ich dann, wenn es das leistet, dass es entweder auf der Ebene von Dekonstruktion von irgendeiner Denkwelt spannend ist oder das leistet, was man sonst vielleicht von Erzähltexten fordern könnte, dass sie mir irgendeinen Zusammenhang vor Augen führen, den ich sonst nicht kennen würde. Dass sie mir irgendeine Erfahrung vermitteln, vermittels ihrer Sprache. Und das Dritte ist halt, dass Fragen, das Wie, Fragen der Gemachtheit, Fragen der Ästhetik, die verweisen ja immer auf außerliterarische Kontexte. Wenn du ein bestimmtes Reimschema hast, dann hast du sofort aufgerufen einen bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Sonett, 17. Jahrhundert. Sestine, Trecento, so Zeug, ja? Du hast dann bestimmte Metaphern, keine Ahnung, wenn ein Gebüsch ist und blau, dann habe ich Trakl aufgerufen. Du hast irgendwelche Kontexte aufgerufen. Und wenn auf der Ebene von diesem Metadiskurs, würde ich sagen, wenn auf der Ebene was Interessantes passiert, lese ich das dann auch noch gern. Und es gibt aber eben häufiger als nicht das Ereignis, dass man sich ein Gedichtband durchliest und sich denkt, ja, also das, was der Mensch verhandelt, wurde interessanter woanders verhandelt. Das hast du bei dir nicht, diese Erfahrung. Also das habe ich schon. Also wenn ich jetzt irgendeinen Zeitgenossen lese, sehe ich dann schon, okay, das wurde bei Brinkmann und 20 anderen schon mal vor 30, 40 Jahren geschrieben. Ja, genau, die Erfahrung habe ich auch sehr oft und manchmal habe ich sie nicht und dann lese ich begeistert weiter. Das ist so. Das hat irgendwas, was noch nicht so verhandelt wurde. Und das andere Ding ist, dass ich mich zu Lyrik, ich weiß nicht, ich würde eben dich bitten, da noch ausführlicher als ich dazu Stellung zu nehmen. Aber dass ich mich zu Lyrik so verhalte, wie man sich zu Musik verhält. Es gibt ja auch Rockmusik, wo man weiß, die ist jetzt formal nicht so spannend, aber sie macht jetzt Spaß, also hört man sie. Ja, wobei gibt es das auch bei Lyrik. Bei Rockmusik, bei Popmusik ist ja das Abgrenzungsding ja auch sehr wichtig, der, ja, ja, der Subkulturen. Ja. Und es ist ja, und es ist ja an und für sich so ein so Stammesrituale. Wir machen das, weil wir wir sind, ja. Oder wir mögen das, weil wir sind und die anderen haben andere. Und ich finde ja auch ganz schön, die wo du dann sagst, das Gedicht ist so schön formal und so gut überlieferbar, dass man richtige Archäologie eigentlich da betreiben kann, mhm, und dann auch Einflüsse und sozusagen analysieren kann. Und deswegen behält sie Bedeutung, deswegen gibt es Literaturwissenschaftler, deswegen kann man darüber so viel sagen. Ist eigentlich auch spannend. Trotzdem, die Sache, ein Gedicht jetzt da, sozusagen, ich gehe zu einer Lesung, nur um den Zweck, ja, sozusagen mich meines Stammes zu vergewissern, nein, ja, möchte ich nicht, möchte ich eigentlich nicht. Ja, ich möchte das anders auch noch machen. Feine Klinge, Christian, feine Klinge. Aber die Sache ist ja, dass es kommen ja nur die Leute, die mich wahrscheinlich irgendwie gut finden und meine Texte gut finden. Also die vielleicht irgendwie eine andere Ästhetik vertreten, die gehen ja gar nicht hin zu den Lesungen von mir. Oder die kaufen auch kein Lyrikband. Also das ist ja schon vorher aufgeteilt, das Feld. Also man muss ja davon ausgehen, okay, ist, ja. Nein, das schon. Das, ja, schon. Aber trotzdem möchte ich jetzt nicht nur meine Stammes vergewissern. Mhm. Ich möchte mich weniger allein fühlen in der ganzen Welt eigentlich. Ja? Mhm, ich will mich mit neuen Leuten verbunden fühlen, mit denen ich noch nicht verbunden bin. Das ist irgendwie, ja, sozusagen das große, also das ist jetzt eine neue Literaturtheorie, die ich auch vom Steven Pinker jetzt übernommen habe, der eigentlich Psychologe ist und ein bisschen doof ist, aber sozusagen, also eine Ethik der Literatur. Literatur schafft auch, ja, dass du dich einfühlen kannst in Leute, die dir fremd sind oder in Dinge, die dir so fremd wären. Ja? Und das macht eigentlich eine bessere Welt, wenn du das schaffst. Denn wenn du die Empathie ausweiten kannst, weil normalerweise magst du nur, was dir ähnlich ist. Und das andere findest du blöd. Ne? Und zum Beispiel, das ist einer der möglichen Ziele von politisch motivierter oder überhaupt von irgendeiner motivierten spezialistischen und also spezialen und eigentlich auch hochgezüchteten Kommunikation. Ja? Also sozusagen, es ist ja eine Kommunikation, die ein bisschen sozusagen, hier kommt jetzt ein Spezialist und kommuniziert. Ja? Da darfst du erwarten, da ist mehr drinnen als in dem Gespräch, was weiter. Aber ich glaube, es gibt nicht mehr die Kunst, die alles irgendwie vereinnahmen kann. Also eine ganze Gesellschaft, wo man jetzt, dass 8 Millionen Österreicher jetzt Lyrik lesen oder irgendwas, das gibt es nicht mehr. Das hat es wahrscheinlich nie gegeben, aber heute ist es, glaube ich, noch viel schwieriger als noch vor 50, 100 Punkt. Jahren. Das ist nicht der Punkt. Steven Pinker sagt, die Psychologie sagt, je mehr Geschichten die Leute kennen, je mehr sie sich bewusst sind, wie unterschiedlich die Leute sind, desto leichter tun sie sich, Fremdes anzuerkennen. Ja. Okay. Ja. Das heißt, wenn du dann mit Text, mit Gedichten tatsächlich auch die Aufgabe hast, ich will was kommunizieren, was noch nicht kommuniziert worden ist, ich will zeigen, dass die Welt größer ist, dass sie nicht so klein ist, wie du gedacht hast, dass du vorher bist, die ist jetzt größer, ich mache sie für dich größer, okay, ja, ich bohre da Löcher rein. Ja. Das fände ich ja ein akzeptables und fände ich ein Ziel, was man nicht so leicht kritisieren kann eigentlich. Mhm, oder? Also das ist jetzt, glaube ich, die Frage. Steht nicht schaden. Also es ist jetzt dann nicht so eines, wo ich jetzt sagen muss, das ist wieder eine blöde Ideologie, ein blöder Wertungszusammenhang, von dem möchte ich mich eigentlich abgrenzen. Das heißt, wenn ich jetzt behaupten würde, Lyrik ist dann gut, wenn sie der proletarischen Revolution dient, wärst du unglücklich. Nicht wirklich? Ja, das habe ich jetzt als bewusst ganz überhaupt nicht, weil die proletarische Revolution war immer eine global gedachte. Ja. Also aber überhaupt nicht unglücklich. Aber hat nie global stattgefunden. Ja, aber gedacht. Ne? Ja, naja, naja. Was wäre dein Standpunkt zu dem? Also machen wir im Prinzip nur so Stammesrituale, und das, was der Mensch da vorne auf der Lesebühne macht, ist dann intrinsisch eigentlich wurscht, egal, oder nicht? Ja, die Frage ist, wen man erreichen möchte als Leser. Und ich glaube, das Medium Gedicht oder auch Literatur insgesamt erreicht halt nicht jeden oder eben den einfachen Arbeiter nicht mehr oder weiß ich das. Ja, also die, du kriegst die nicht. Also ja, aber der Witz ist ja, du kriegst und du kann, sie. Und du kannst dich auch nicht in den hineinversetzen. Ja, man denkt aber auch nicht wie ein Arbeiter. Das der Witz ist aber, Leute wie du und Pappenfuß zum Beispiel, ihr habt zumindest das Potenzial, ich sag dann immer, Lehrlinge noch zu kriegen, wenn ihr es wollt. Ja. Weil ich auch selber manchmal Lehrling war. Also nicht nur deswegen, sondern auch deine Sprache hat eben dieses gezielte Beharren auf ein Formprinzip pro Text und dann Welt aufmachen. Das kann man in Form eines produktiven Missverständnisses mit einer Art Stammtischwitz verwechseln, sich darauf einlassen und dann landet man ganz woanders. Das leisten Sachen von dir und in ganz anderer Weise, mit viel mehr Material, leisten das, glaube ich, Texte vom Papenfuß. Also ihr erreicht den Stammtisch jetzt noch, wenn ihr es wollt. Aber dann wirklich nur den intellektuellen Stammtisch, vermute ich mal. Ja. Damit habe ich persönlich zum Beispiel nicht so viele Probleme, dass man jetzt nicht alle Schichten erreicht, sondern wenn du die Welt des Denkbaren größer machst, irgendwie ist das, also dass das schlecht ist, kann ich mir nicht vorstellen. Schön wäre es natürlich, aber die Sache ist natürlich die, Arbeiterschicht oder Leute, die sich nicht mit intellektuellen Kontexten auseinanderhelfen, die arbeiten mit Sprache und erfinden Sprache und erzählen Witze und in einer Intensität und mit einer Kunstfertigkeit, ich meine, machen auch Literatur. Ja. Dann ist die Frage, ob man sich als Dichter darauf einlässt, ob man eben irgendwie auch seine eigenen Hemmungen überwindet, auch mit diesen Leuten mal zu sprechen, irgendwie dahin zu gehen. Und das machen, glaube ich, die wenigsten. Also ich halte es jetzt... Das ist auch eine Sache von Überwindung oder wie offen man ist, wie sozial und ja. Gefährlich ist der Moment, wo dieser Weg, den du gerade beschreibst, unterhaltungsindustriell inszeniert wird. Das Ergebnis davon heißt dann unter anderem Bushido, würde ich sagen. Ja. Oder einfach Slam-Poetry oder Lesebühnenliteratur. Slam-Poetry muss das nicht sein. Slam-Poetry kann es aber. Es ist kommerzieller geworden in den letzten Jahren. Ja. Also es wird mittlerweile im Fernsehen übertragen. Slam-Poetry. Es gibt das auch noch, Das Selling Out. Gibt es noch in der Literatur, kommerziell zu werden. Ist aber ja keine spannende Sache. Da habe ich vor kurzem, also es gibt in Amerika gerade manche Psychologen scheinen zu beobachten. Das Konzept des Selling Out. Nein, das ist davon You're Not So Smart Podcast, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Dass die jetzt 20-Jährigen, wenn du sagst, das ist ein Sellout oder das ist kommerziell geworden, schauen die mit großen Augen an und denken, was meinst du? Weil es das Konzept einfach nicht mehr gibt. Was meinst du? Ja. Diesen Diskurs zwischen unten und oben, von dem du ja so stark ausgehst, Clemens. Dieses Ding, zuerst sitzt der Bluesmusiker in seinem Juke-Joint und spielt vor sich hin. Dann kommt der Plattenvertrag. Und dann wird die Musik schlechter. Und die Popmusik kann sich aber dadurch, also auf Kosten der Musik, quasi ein halbes Jahr Originalität kaufen. Genau. Und die Mittelschicht-Kids können sich ein halbes Jahr Lebensgefühl kaufen dafür. Diesen Diskurs, der scheint durch zu sein. Also das scheint einfach, es scheint Kreativität nicht mehr in dieser Weise, nach diesem Schnittmuster wahrgenommen zu werden. Ja, man kann sich ja trotzdem verweigern und dann... Nein, ich meine jetzt... Die heute 20-Jährigen, wie Christian beschreibt, die nehmen diesen Kreislauf nicht mehr als die selbstverständliche Nahrungskette im Punkto Kreativität wahr. Okay. Das wäre quasi neu, das ist etwas, was in unserer Generation noch so wahrgenommen wird. Und in der jüngeren Generation, die kennen das nicht mehr. Da hat nämlich jeder Künstler sein kleines Webfensterchen, seinen Podcast oder seine Etsy-Seite oder was. Ja. Und wenn er Glück hat, dann kommt der große Vertrag. Aber das ist von vornherein ein Bauchladen. Aber es ist doch bei uns genauso, bei den Dichtern. Also irgendwie konkurrieren ja auch Hunderte. Heutzutage wird das Selling Out, ist halt jetzt da keine Moralkategorie mehr, sondern wieder einfach ein weiteres Verb, was man für Abgrenzung benutzt. Ja, Lass mal innozählen ein bisschen. Okay. Was abgrenzen oder was? Was abgrenzen und vielleicht eben auch, wie du das siehst, mit wofür tut man sich das wirklich an, dass man Lyrik schreibt und sich dann auf Bühnen setzt, statt es einfach nur in Wirtshaus vorzulesen, seinen Kumpels. Ob man sich das antut. Ist der Unterschied? Also ich meine, warum tut man sich diese Zumutung an, die Behauptung, das jetzt zu betreiben als Beruf oder Halbberuf, dass man sagt, man ist jetzt Dichter, man ist jetzt Lyriker, man betreibt Text, man beteiligt sich an der deutschsprachigen Literatur. Warum tut man sich das überhaupt? Ja, das ist ja die Sache. Ich sehe mich ja gar nicht als Dichter unbedingt. Nein, und schon gar nicht als Schriftsteller. Also nein, du bist aber Lieferant, ja. Du bist Zulieferant des großen Wurstpreis deutschsprachige Literatur. Ja gut, dann bin ich halt Zulieferer oder Lieferant oder ich produziere Text oder wie auch immer. Ja, ja und du setzt dich gelegentlich auf Bühnen und liest diese vor. Genau. Und das tust du aufgrund von welcher Notwendigkeit? Na, weil es andere Autoren gibt, die mich einladen zur Lesung und dann geschieht das. Und das ist oftmals auch eine Motivation, auch was zu schreiben. Also ich merke, da gibt es vielleicht 10, 12 Leute, die das interessiert in Berlin und die mich dann irgendwie einladen und dann, ich weiß, die kommen und dann entsteht was. Und dann weiß ich auch, okay, ich kann da was gegen die schreiben oder dafür oder wie auch immer. Das ist schon da als... Das heißt, du schaust nicht den einen Schritt weiter, sondern einen Schritt drüber hinaus, sondern du befindest dich, also der Text, den du produzierst, bezieht sich unmittelbar auf diesen Kontext, so eingeladen werden und so auf. Ich habe ja nicht jeden Tag Lesungen. Also ich habe vielleicht einmal im Monat eine Lesung und dann weiß ich aber 2 Wochen vor der Lesung, okay, auf Lesungen bieten sich vielleicht eher längere Texte an, wenn man einen Part hat von einer Viertelstunde. Dann bieten sich halt nicht 20 kleine Gedichte an, wenn man schon nach dem 7. Gedicht das erste vergessen hat. Und dann ist eben so ein größeres Fragment ganz gut, um da irgendwie reinzukommen. Und ja. Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass du, wie man in Österreich das ganz wertneutral beschreibt, eine ziemliche Rampensau bist. Das ist ja kein wertend negatives Wort in Österreich. Ja. Ich weiß nicht, in Deutschland aber auch nicht. Oder mittlerweile nicht mehr. Okay. Also du weißt, mit Bühnen umzugehen. Ja. Ach, jetzt schmeichelt euch den Bauch. Ja, macht weiter. Nein, das war ja eigentlich als Kritik seiner Position gedacht. Ja. Weil dafür, dass er so sagt, nein, und ich mache ja gar keine Literatur und wieso, ich komme ja nur, weil man mich fragt, ich würde ja gar nicht auf die Idee kommen, macht das ziemlich überlegt und so. Das war eher als Kritik gedacht, lieber Christian. So, ja. Wollen wir noch weiter über die Wut reden oder sind wir fertig mit Wut? Das war jetzt eine Frage an dich. Ach so, okay. Aber das kommt automatisch über die Jahre, glaube ich. Also das Publikum zum Beispiel in Berlin ist normalerweise relativ ignorant. Das sind normale Kneipengänger und wenn du da sitzt, musst du den eigentlich, da kannst du nicht mit deiner Tool-Lyrik kommen. Also du weißt, du musst jetzt irgendwas bringen, um die erstmal den eins vom Bug zu knallen. Also du musst die irgendwie kitzeln oder die irgendwie auch von mir aus persönlich angreifen, damit die erstmal dir auch zuhören. Mhm. Und ja. Also ich behaupte, dass das vieles, was sonst so irgendwo in Karlsruhe und München geschrieben wird, das käme in Berlin nicht an. Die können sich da in eine Kneipe hinsetzen, die Leute wollen rausgehen. Oder dann die fangen dann, da fängt das Publikum dann ein Gespräch an, du kannst da vorne sitzen und du wirst ignoriert. Und das ist einfach, das ist wahrhaftig irgendwo, aber ich glaube, woanders würde man aus Höflichkeit noch zuhören in München und in Berlin nicht. Da sind die Leute eigentlich reservierter und die geben dir das, die teilen das halt mit durch die Körperhaltung, dass sie sich dann wegsetzen und dann lass dich noch da vorne lesen. Ist irgendwie interessant, dass man weiß, okay, du musst die jetzt irgendwie kriegen und du musst jetzt den irgendwie, um die irgendwie überhaupt noch abzuholen und ja. Es ist ja in einer dieser Kneipen, die du da beschreibst, in der Rumbalotte Continua, ist ja sogar die Akustiksituation unvorteilhaft. Die ist relativ schlecht, genau. Für den Autor. Und es gibt diesen einen Tresen, wo die Leute auch seitlich zur Bühne sitzen, wenn die am Tresen sitzen. Und du weißt, die gucken auch nur dann manchmal so kurz hin, dann nach links und ansonsten trinken die ihr Bier und ja. Ja, aber liebe Hörerinnen und Hörer aus Graz, die dann doch mal nach Berlin fahrt, weil ihr zum Beispiel euer Praktikum beim Bundesnachrichtendienst antretet oder so, schaut in die Rumbalotte Continua, lustige Kneipe. In der Metzer Straße am Senefelder Platz. Ja, also ich habe noch also eine Sache, die ich loswerden will, wenn jemand Gedichte übers Dichten, also ein Dichter darf ein Gedicht übers Dichten schreiben und beim zweiten hat er verhaut zu werden verdient. Weil ich finde, das finde ich ganz furchtbar. Also das ist übers Dichten macht mich wütend. Wollte ich noch sagen. Das macht mich wirklich wütend. Weiß nicht wieso. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich keine Theorie dazu. Macht mich einfach nur wütend. Machen die ja Rocksongs übers Rocksong schreiben wütend? Die verstehe ich nicht. Da habe ich kein Problem. Also mich machen Rocksongs übers Tour-Dasein, übers Leben auf Tour wütend. Machen die auch wütend? Die machen mich wütend. Aber Gedichte übers Dichten, ich bin dafür deine Forderung. Ich bin dabei. ich unterwerfe mich ihr, nicht aus Angst vor dir, das machen wir uns dann schon noch aus, aber ich unterwerfe mich ihr, aber ich möchte einschränken, eines pro Jahr, weil das ändert sich auch. Meinetwegen. Okay, was sagst du, wie viele Gedichte übers Dichten pro Quartal oder pro Jahrzehnt möchtest du schreiben dürfen? Das weiß ich nicht, aber ich habe das mal mir überlegt, ich schreibe glaube ich 30% Gedichte über Lyrik, Lyrikbetrieb, Kollegen und ja, so 30% sind das eigentlich. Und die meisten tauchen in der Perspektive dann auf oder hier in österreichischen Kontexten, aber ich schreibe auch noch andere Sachen. Ich schreibe auch Aphorismen oder eher Sachen, die sich mit Ökonomie befassen oder Politik oder Konsumverhalten und ja. Das heißt, du ähnelst in dieser Hinsicht einem Spät-50er-Jahre Rock'n'Roll-Singer, der 30-50% der Zeit über Rock'n'Roll singt. Aber es ist eigentlich ein der klassische Avantgarde-Gedanke, weil Avantgarde im Schreiben hieß immer auch, die Produktionsbedingungen, das eigene Schreiben auch mit einfließen zu lassen, was ja konventionellere Autoren immer verschweigen und weglassen, die eben nur über die Natur schreiben und nur über die Liebe und über das dann erheben. Ja, und, ja. Das Ding ist, es gibt, glaube ich, den Unterschied zwischen den eigenen Produktionsbedingungen, dass man die mitreflektiert im Text, und dem, dass man inhaltlich übers Schreiben schreibt. Weil zu meinen Produktionsbedingungen gehört ja nun mehr, als dass ich da sitze und schreibe. Da gehört ja mehr dazu, als dieser eigenartige Bewusstseinsakt, das Reflektieren übers Reflektieren. Ne? Produktionsbedingungen, das ist, wie gehe ich mit meiner Tageszeit um? Wie viel wird gelesen? Was wird gelesen? Wo kommt das Geld her? Genau. Produktions. Warum wird das publiziert, was publiziert wird? Aufgrund von welchem symbolischen oder sonstigen Kapital? Dieses ganze Zeug. Das mitzureflektieren, das geht ja auch, indem ich nicht übers Schreiben schreibe. Also das kann ich auch mitreflektieren in Texten, wo es eigentlich um was anderes geht. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das bewerkstelligen könnte oder wie ich das textlich umsetzen könnte. Ja, na, ich weiß, aber ich jetzt auch nicht auf die Schnelle. Als Ratschlag zum Beispiel. Ist potenziell denkbar. Okay. Obwohl mir das schon wichtig ist, das zu vermischen. Also mir geht es gerade bei diesen längeren Sachen auch darum, also zum Beispiel in diesem Text Stammtisch-Korrekturen, wo ich sage, das ist jetzt nicht Goethe, sondern das ist Götz. Da tauchen ja nicht nur Literaten auf, da tauchen ja auch Ländernamen zwischendurch auf und andere Künstler, Nachrichtensprecher und irgendwas. Es geht schon auch um Kultur an sich dass man wirklich sehr vieles verbindet. Also dass auch Manager reinkommen und auch, weiß ich, Sexualität in vielen Texten, dass man das verquickt irgendwie auch miteinander, weil das immer noch sehr lose gesehen wird. Oder auch, das ist ja bei den Wissenschaften ganz stark so, da sind diese Zoologen und die machen dann nur noch so Verhaltenssoziologie und dann die Psychologen, das ist ja alles nur noch so segmentiert und ich will das wieder zusammenbringen, dass man wieder so eine Einheit schafft. Und ja, genau. Ja. Ja. Das Schluss. Und dann gehe ich ja davon aus, dass ohnehin eben nur noch Dichter Gedichte lesen. Also ich weiß, dass ich dann die Dichter kriege. Die wollen ja nun das noch lesen. Es gibt so viel, es wird so viel in Blogs geschrieben, in der Lyrikzeitung, bei dem Michael Graz, wo dann, und man weiß, es wird am meisten kommentiert und am meisten gelesen, wenn es um Honorare, Stipendien geht. Das ist der Punkt, wo man die Leute noch kriegt, wenn es um die Verteilung geht und um den ganzen Neid. Und das will heißt, ich halt. Du willst es schaffen, beim Lesen das Berliner Kneipenpublikum und beim Lautlesen das Berliner Kneipenpublikum und beim Leiselesen derselben Texte oder derselben Produktion, das auch Autoren und eventuell Germanistenpublikum zu erreichen. Also vielleicht auch so eine negative Ästhetik, dass sie sich mal damit befasst, mit dem eigenen Egoismus, dem eigenen Neid oder dass man das, dass sie selber vielleicht ausblenden, das ganz Ökonomische. Das ist eigentlich wollen sie es lesen, aber selber schreiben sie es nicht. Das ist komisch, das wird immer so getrennt. Also man liest gerne über sich selbst oder über das eigene Schreiben und aber man schreibt nicht drüber. Aber man und das irgendwie anzugreifen, das ist mir wichtig irgendwie und ja. Okay. Man könnte vielleicht in dem Zusammenhang noch darauf hinweisen, dass über ein verwandtes Thema, nämlich über die Diskussion im deutschen Feuilleton des letzten Jahres, wie das denn wäre mit der Bürgerlichkeit der aktuellen Literatur, dass über diese Feuilleton-Debatte am 13. Mai in Graz im Forum Stadtpark von einigen Leuten aus dem nämlichen Perspektive-Dunstkreis ein längerer Vortrag und eine Diskussion zu diesem Thema geführt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, das habe ich jetzt hiermit getan, darauf könnte man hinweisen. Gibt es noch ganz dringende Fragen an den Clemens? Nö, also ich glaube, eine Sache war noch eine Kleinigkeit, was mir aufgefallen ist, deine Hassgedichte oder die dunklen Gedichte, die deprimierten, Die haben nämlich eine Erwartung enttäuscht, weil normal sind Literatur über Depression, über Dunkelheit, erinnert einen ans Lebendige. Bei dir nicht. Naja. Aber darum geht es auch. Es soll dann so dunkel sein, dass es schon wieder lachhaft wirkt. Nein, es ist einfach wirklich leblos. Ja? Okay. Also kein Erinnern an. Es ist wirklich sozusagen, ja, da ist keine Lebendigkeit drin. Weil oft ist es, wenn jemand über Depressionen erzählt, ja, erzählt man eigentlich über das Leben. Ja? Aber die nicht. Und das hat mir auch sauer gemacht. Seltsamerweise. Aber es geht mir nicht eins zu eins um die Depression. Also es geht dann schon wieder um die Überhöhung, dass man die Depression wieder doppelt sieht, dass man eigentlich schon wieder ins Lächerliche kommt, dass es dann eigentlich schon wieder gut ist, die Depression vielleicht doch gehabt zu haben. Und meine Güte. Ja. Dass es dann wieder so kippt, also vom vielleicht Traurigen ins Lächerliche und also, ja. Ja, okay. Dass man genau auch zwischen Ernst und Humor dann da genau da, dass man nicht mehr weiß, ist es jetzt, meint das jetzt ernst oder ist das jetzt schon wieder, kippt das in Satirische hinein und das ist mir schon wichtig, dass man das dann das verschwindet. War ja, weil das möchte ich noch sagen, war ja lang Subkultur, ja, war zwar nicht kommerziell, aber lebendig, Punk lebendig, lebt, ja. Keine Ahnung, Hardrock, ja, tut weh, ja, ist blutig, Totenschädel, aber eigentlich unterstreicht das die Lebendigkeit, diese fast unfassbare Lebendigkeit bei Punk besonders, ja, jung, noch erhöht durch Drogen, also nur Leben, ja, Subkultur, lebendig, dunkel, traurig, aber lebendig und du verweigerst dich sozusagen auch. Diese das wird mir zu ernst oder das wird mir zu monoton, jetzt nur so eine ernste Schiene jetzt, es geht jetzt nur um das dunkle, lebendige und das sowas Gothic-mäßiges oder weiß ich, das ist mir schon eigentlich zu wenig. Also, ja. Ja, oder sich die... Obwohl es immer um dieses oder die Unterschicht, Schwimmen die dazwischen. Arbeiter, die Leiden ja, und Dinge. Das Problem ist, das Problem ist, dass das jetzt irgendwie die letzten 100 Jahre eine Ästhetik gegeben hat, die dieses Thema sehr, sehr genau und sehr erfassend abgegrast hat. Schon, fertig einfach. Ja, also für die nächsten paar Jahre, würde ich sagen, kann man nicht einfach, man kann sich zumindest nicht bruchlos hinstellen und sagen, so hier, Arbeiterklasse, es geht durch die Welt ein Geflüster. Ja, die gibt es ja auch offiziell gar nicht mehr, die Arbeiterklasse, also zumindest in Deutschland selbst, nicht mehr. Nein, natürlich gibt es sie noch und es gehört zur Propaganda, dass es sie nicht mehr gäbe, aber du kannst dich auch nicht Der Grund, warum diese Propaganda so erfolgreich ist, ist, dass du dich als irgendwie Ästhetik-Spezialist nicht hinstellen kannst und solche Lieder machen kannst wie Ernst Busch oder so. Ja. Weil die hat halt der Ernst Busch vor 100 Jahren schon gemacht. Ah, die hat, glaube ich, schon damals keinen Arbeiter gehört, sondern doch eher das Mittelschicht, das linke Mittelschichtspublikum. Ich weiß nicht, also auch Brecht. Hat denn irgendein Arbeiter Brecht gelesen? Vielleicht in der DDR. Aber da war halt Bildung oder Lesen auch noch wichtiger als heute. Also heute will man ja nicht mehr, dass der Arbeiter liest. Das will man ja nicht mehr. Oder höchstens eben nur noch da die Bild-Zeitung. Oder weiß tatsächlich, lustigerweise hat mir der Christian letztens erzählt, und das ist das, was wir jetzt hier gerade machen, Podcast, könnte man verstehen als eine Wiederbelebung der Tradition der Fabrikslektoren. Weil ja zahlreiche Leute, die an der Maschine stehen, die am Fließband stehen, Podcasts hören. An dem langen Tag, wenn sie monotonen Blödsinn machen. Ich glaube nicht, dass viele Pflasterhörerinnen bis jetzt darunter sind, einfach statistisch. Wir haben bis jetzt erst wie viele? Ja, ich weiß es nicht. Ich stelle mir immer so eine Schulklasse vor. Ja, es werden ein paar mehr als eine Schulklasse sein. Aber ihr habt so eine Ahnung von einer Zielgruppe auf jeden Fall. Ja, aber tatsächlich gibt es das wieder, dass Leute am Fließband stehen und was hören. Also es gibt Podcasts, die werden zigtausende Male runtergeladen und die erfüllen auch sowas wie Bildungsfunktion. Das gibt es ja auch in Kuba, glaube ich, dass man so Säle hat, wo dann 100 Näherinnen sitzen und ganz vorne sitzt, wie von der Schulklasse, eben so eine Vorleserin, die dann den Leuten Marx vorliest, den Näherin, während der Näharbeit. Oder die Zeitung. Ja. Oder eben einfach nur die Zeitung. Ja, oder irgendwelche schmalzigen Liebes. Ja. Oder das Radio läuft, dann spricht da Fidel Castro oder weiß ich. Ja, also Kuba gibt schon anderes Material auch als Marx und Castro. Yeah. Ja. Ich glaube, wir müssen langsam auch los, gell? Wenn alles sich noch ausgehen soll. Danke dir jedenfalls. Vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ja. Ja. Und hoffentlich dürfen wir dich bald zu den Abonnentinnen und Abonnenten des Pflaster zählen. Ja. Und es gibt eigentlich so ein Rant, wie man so sagt. Tut wirklich gut ab und zu von Zeit zu Zeit. Schön, dass es heraus ist. Ja, danke. Ja, ja, danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Passt, baba. So, und das war das Pflaster. Ich tue jetzt noch ein bisschen was von der Lesung dazu, von der die Rede war. Viel Spaß, Leute. 0,0 Promille. Das ist nicht Homer Simpson, das ist der Dichter Homer, das ist nicht Wilhelm Busch, das ist Hieronymus Bosch, das sind sowohl Francisco de Goya als auch Federico Garcia Lorca, das ist nicht Walter Höllerer, das ist Friedrich Hölderlin. Das ist nicht Dirk Nowitzki, das ist Novalis, das ist nicht Klaus Kleber, das ist Heinrich von Kleist, das ist nicht Adolf Eichmann, das ist Josef von Eichendorff, das ist nicht Michael Schumacher, das ist Robert Schumann. Nicht Sascha A., sondern Hans-Christian Andersen, nicht der Büchner-Preis, sondern Georg Büchner, nicht Ballack, sondern Bakunin, nicht May, sondern Marx. Das ist nicht Roger Whittaker, das ist Walt Whitman, das ist nicht Oscar Lafontaine, das ist Theodor Fontane, das ist nicht Hartmut Engler, das ist Friedrich Engels, das ist nicht Edouard Manet, das ist Claude Monet. Das ist weder Nikolai Rimsky-Korsakow noch Karl Schmidt-Rottluff, das ist nicht Wolfgang Niersbach, das ist Friedrich Nietzsche, das ist nicht Henri de Toulouse-Lautrec, das ist Lautréamont, das ist nicht Theo, das ist Vincent van Gogh. Nicht Billy Wilder, sondern Oscar Wilde, sowohl Rimbaud als auch Artaud, nicht Keats, sondern Yeats, nicht Valerian, sondern Valerie. Das ist nicht Oliver Stone, das ist Gertrude Stein, das sind sowohl August Stramm als auch Helmut Schranz, das ist nicht Rudolf Hess, das ist Hermann Hesse, das ist nicht Ulrich Mühe, das ist Erich Mühsam. Das ist nicht Martin, das ist Robert Walser, das sind sowohl Kasimir Malevich als auch Louis Malle, das ist nicht Julie C., das ist Paul Klee, das ist nicht Jean-Luc Picard, das ist Pablo Picasso. Nicht Christian Wulff, sondern Virginia Woolf, nicht Wilhelm II., sondern William Carlos Williams, nicht Lucky Luke, sondern Georg Lukács, keine Kalaschnikow, aber Chlebnikow. 0,3 Promille. Das ist nicht Bibi Blocksberg, das ist Ernst Bloch, das ist nicht Wilhelm Tell, das ist Ernst Thälmann, das ist nicht der Big Ben, das ist Gottfried Benn, das sind sowohl Hans Arp als auch Elke Erb. Das ist nicht Franz Fühmann, das ist Ernst Fuhrmann, das sind sowohl Georg Tragel als auch B.K. Tragelehn, das sind sowohl Jakob van Hoddes als auch Franz Hotschak, das ist nicht der Kurznachrichtendienst Twitter, das ist Kurt Schwitters. Nicht Heine, sondern Heim, kein Pissoir, aber Pessoa, nicht E.T., sondern T.S. Eliot, nicht Jünger, sondern Franz Jung. Das ist nicht Ann Cotton, das sind Jean Cocteau und Leonard Cohen, das ist nicht Friedrich Schiller, das ist Egon Schiele, das sind sowohl Ossip Mandelstam als auch Nelson Mandela, das ist nicht Mascha Kalerko, das ist Cesar Vallejo. Das ist nicht Benjamin Blümchen, das ist Walter Benjamin, das sind sowohl Joan Miró als auch Brigitte Mira, das ist nicht die Biene Maya, das ist Wladimir Majakowski, das sind sowohl George Gross als auch Annette Gröschner. Nicht Carmina, sondern Cummings, sowohl von der Wense als auch Benze, sowohl Theodor als auch Benedikt Kramer, nicht Judith Butler, sondern Georges Bataille. Das ist nicht Richard David Precht, das ist Bertolt Brecht, das ist nicht Ricarda Huch, das ist Peter Huchel, das sind sowohl Erich als auch Hannah Arendt, das ist kein Porno, das ist Theodor W. Adorno. Das ist kein Rosenkohl, das ist Mark Rothko, das ist nicht Nero, das ist Pablo Neruda, das ist nicht Uwe Seeler, das ist Werner Seelenbinder, das ist weder Babbitt Newman noch Bruce Nauman. Nicht Sartorius, sondern Sartre, sowohl Canetti als auch Camus, nicht Duchamp, sondern Charms, nicht Beckham, sondern Beckett. 0,6 Promille. Das ist kein Karlauer, das ist Frida Kahlo, das ist nicht Paul Celan, das ist E.M. Cioran, das ist nicht Sigmar Polke, das ist Jackson Pollock, das sind sowohl John Cage als auch John Cale. Das ist weder Harald noch Helmut, das ist Arno Schmidt, das ist nicht Jorge Luis Borges, das ist William S. Burroughs, das ist nicht der Alexanderplatz, das ist Octavio Paz, das ist nicht Bob Dylan, das ist Dylan Thomas. Nicht Karlau, sondern Krolo, nicht Mario Barth, sondern Roland Barth, nicht Erwin Rommel, sondern Erik Romer, nicht Seehofer, sondern Flusser. Das ist nicht Heinz Buschkowski, das ist Charles Bukowski, das ist nicht Michel Friedmann, das ist Erich Fried, das sind sowohl Josef Beuys als auch Tom de Toys, das sind sowohl H.C. Artmann als auch Thomas Kunst. Das ist nicht Ernst Kaltenbrunner, das ist Helmut Heißenbüttel, das ist nicht Benito Mussolini, das ist Pier Paolo Pasolini, das sind sowohl Walter Jens als auch Angelika Jans, das ist nicht Sandra Maischberger, das ist Friederike Mayröcker. Sowohl Nono als auch Negri, nicht Lötsch, sondern Deleuze, nicht Nora, sondern Eugen, keine Boulette, aber Pierre Boulez. Das ist kein Ginseng, das ist Allen Ginsberg, das ist nicht Reinhold Beckmann, das ist Ingeborg Bachmann, das ist nicht Gerhard Falkner, das ist Michel Foucault, das ist weder Klaus Kinski noch Gregor Gysi. Das ist nicht Jens Lehmann, das ist Niklas Luhmann, das ist nicht Wolfgang Kubicki, das ist Stanley Kubrick, das sind sowohl Ernst Jandl als auch Urs Jäcki, das ist nicht Barack Obama, das ist Frank O'Hara. Kein Hacke-Peter, aber Peter Hax, keine Tombola, aber Cy Twombly, nicht Markus, sondern Gerhard Wolf, nicht Henry Miller, sondern Heiner Müller. 0,9 Promille. Das ist nicht Uljana, das ist Christa Wolf, das ist nicht Charles Baudelaire, das ist Jean Baudrillard, das ist nicht Heinz Rühmann, das ist Peter Rühmkorff, das sind keine Nazis in Dortmund, das ist Narziss und Goldmund. Das sind sowohl Gerhard Rühm als auch Wolfgang Riem, das ist nicht Claudia, das ist Dieter Roth, das ist nicht Marc Chagall, das ist Claude Chabrol, das ist nicht Oberinspektor Derek, das ist Jacques Derrida. Kein Bordeaux, aber Pierre Bourdieu, nicht das Ende, sondern Adolf Endler, nicht Warten auf Godot, sondern Jean-Luc Godard, nicht Gernhard, sondern Bernhard. Das ist nicht Vergil, das ist Paul Virilio, das sind keine Trüffel, das ist François Truffaut, das ist nicht Blixer Bargeld, das ist Johnny Cash, das ist nicht Piotr Tschaikowski, das ist André Tarkowski. Das ist nicht Johannes R. Becher, das ist Jürgen Becker, das ist nicht Platon, das ist Silvia Plath, das ist nicht der FC Bayern, das ist Konrad Bayer, das sind sowohl Susan Sonntag als auch Guy Montag. Nicht Podolski, sondern Polanski, nicht Lady Gaga, sondern Gagarin, nicht Tschetschowski, sondern Kotjewitz, nicht Christiansen, sondern Christensen. Das ist nicht Anton Tschechow, das ist Heinz Tschetschowski, das ist nicht Günter Eich, das ist Hubert Fichte, das ist nicht Verona Poth, das ist Jürgen Ploog, das ist nicht Christoph Meckel, das ist Karl Mickel. Das ist nicht Sarah, das ist Oswald Wiener, das ist nicht der nächste Aldi, das ist Woody Allen, das sind sowohl Paulus Böhmer als auch Urs Boecke, das ist nicht Daniela Seel, das ist Uwe Seeler. Nicht Uschi Glas, sondern Philipp Glass, sowohl Cichu als auch Žižek, nicht Deichmann, sondern Peimann, sowohl Nicolas Born als auch Katja Horn. 1,2 Promille. Das ist weder Karl Moik noch Reinhard May, das ist nicht Nena, das ist Nico, das ist nicht Hans Magnus Enzensberger, das ist Herbert Achternbusch, das ist nicht das braune Volk, das ist Volker Braun. Das ist nicht Wladimir Majakowski, das ist Rainer Malkowski, das ist weder Joachim Gauck noch Günter Jauch, das ist nicht Wolf Biermann, das ist Rolf-Dieter Brinkmann, das ist nicht Alice Schwarzer, das ist Karl Weißner. Nicht Terence Hill, sondern Wolfgang Hilbig, weder Michael Naumann noch Bernd Neumann, nicht Roman, sondern Werner Herzog, nicht Haneke, sondern Handke. Das sind sowohl Jörg Burkhardt als auch Jörg Buttgereit. Das ist nicht Philip Morris, das ist Jim Morrison. Das ist nicht Christoph Schlingensief, das ist Einar Schläf. Das ist nicht Peter Paul Rubens, das ist Peter Paul Zahl. Das ist nicht Kaspar Hauser, das ist Jörg Fauser. Das sind sowohl Thomas als auch Peter Brasch. Das ist nicht Heribert Fassbender, das ist Rainer Werner Fassbinder. Das ist nicht Henry Hübchen, das ist Hadei Atulla Hübsch. Sowohl Lynch als auch Lunch, nicht Strunz, sondern Strutzig. Sowohl Jelinek als auch Jeckel, sowohl Abramowitsch als auch Antonitsch. Das ist nicht Josef Ackermann, das ist Kathy Ecker. Das sind sowohl Norbert C. Kaser als auch Noriaki Kasai. Das ist weder Thomas Rosenlöcher noch Philipp Rösler. Das ist nicht Uli Hoeneß, das ist Helmut Höge. Das ist nicht Richard Wagner, das ist Bettina Wegner. Das ist nicht Günter Grass, das ist Dr. Michael Graz. Das ist nicht Fidel Castro, das ist Frank Castorf, das ist nicht der Kapitalismus, das ist Thomas Kapielski. Nicht Falb, sondern Faktor, nicht Adorf, sondern Atloff, nicht Pattberg, sondern Fettberg, nicht Janosch, sondern Jarmusch. 1,5 Promille. Das ist nicht Katja Kipping, das ist Martin Kippenberger, das ist nicht die Gruppe 47, das ist die Wiener Gruppe, das ist nicht Johann Wolfgang von Goethe, das ist Reinhard Götz, das ist weder ein Ferkel noch Angela Merkel. Das ist nicht Hermann Göring, das ist Stefan Döring, das sind sowohl Peter Wawerzinek als auch Uwe Warmke, das sind nicht die Niederlande, das ist D. Holland Moritz, das ist nicht Urs Engeler, das ist Peter Engstler. Nicht Westerwelle, sondern Welbeck, kein Getier, sondern von Trier, sowohl Wiedmer als auch Wiedhalm, nicht von Papen, sondern Papenfuß. Das ist nicht André Heller, das ist Hehl der Belgier, das ist nicht Anne Will, das ist Roger Willemsen, das sind sowohl Nick Cave als auch Nicolas Cage, das sind nicht Bolek und Lolek, das ist Leonard Lorek. Das ist keine Schabe oder Schwalbe, das ist Werner Schwab, das ist nicht Sarah, das ist Jürgen Kuttner, das ist nicht Ralf Liebe, das ist Harry Haas, Das ist nicht Alfred Kollerich, das ist Ilse Killitsch. Sowohl Mick als auch PJ Harvey, nicht Adolf Hitler, sondern Bedolf, nicht Horst, sondern Barbara Köhler, nicht Philip Roth, sondern Mario Rotter. Das ist nicht Max Gold, das ist Carola Göllner, das ist nicht Ulrike Dresner, das ist die Landeshauptstadt Dresden, das ist nicht Monika Lierhaus, das ist Hendrik Liersch, das ist nicht Per Steinbrück, das ist Robert Steinle. Das ist nicht Josef Stalin, das ist Enno Stahl, das ist nicht Frau Holle, das ist Matthias Bader-Holst, das ist nicht Ulf Stolterfurt, das ist Ulrich Schlotmann, das ist nicht Peer Günd, das ist Florian Günther. Nicht Warschau, sondern Waschkau, nicht Uttler, sondern Urz, nicht Kitai, sondern Korte, nicht Werder Bremen, sondern Ralf S. Werder. 1,8 Promille. Das ist nicht Claudia Pechstein, das ist Paul Pechmann, das ist nicht Edgar Allan Poe, das ist Kai Pohl, das ist nicht Christoph Hein, das ist Katrin Heinau, das ist nicht Hans Henny Jahn, das ist Johannes Jansen. Das ist nicht Patrick Lindner, das ist Clara Linte, das ist nicht Oswald, das ist Silvia Egger, das ist nicht Anton Corbijn, das ist Kurt Cobain, das ist nicht Otto Lilienthal, das ist Jochen Distelmeier. Nicht Schedlinski, sondern Reschitzky, nicht Wagenbach, sondern Wagenknecht, nicht Messi, sondern Mese, nicht Dahn, sondern Dart. Das ist nicht Hans Holbein der Jüngere oder der Ältere, das ist Erna Holleis, das ist nicht Franz Josef Degenhardt, das ist Marc Degens, das ist nicht Karl Kraus, das ist einfach nur Kraus, das ist nicht Hugo von Hofmannsthal, das ist Anna Hoffmann. Das ist nicht Erika Steinbach, das ist Lutz Steinbrück, das ist nicht Manuel Neuer, das ist Florian Neuner, das ist nicht Konstantinos Kafafis, das ist Klafki, das ist nicht Joachim Kardinal Meissner, das ist Robert Miesner. Weder Ron noch Winkler, nicht Grünbein, sondern Schwarzbach, sowohl Scheibner als auch Schweiger, aber nicht Till, keine Marlboro, aber Maldonado. Das ist nicht Treblinka, das ist Dorit Trebeljahr, das ist nicht Björn Kulig, das ist Daniel Kuller, das ist nicht Elias Canetti, das ist Safir Can, das ist nicht Maria Höfel-Riesch, das ist Max Höfler. Das ist nicht Vitali Klitschko, das ist Clemens Schittko, das ist nicht Arthur Schnitzler, das ist Stefan Schmitzer, das ist nicht der FC Schalke 04, das ist Evelyn Schalk, das ist nicht Marcel Bayer, das ist Sophie Reier. Nicht Simones, sondern Simon, nicht Alibaba, sondern Alaba, kein Blümchensex, aber Blumfeld, nicht Kant, sondern Kante. 2,1 Promille. Das ist nicht Surkamp, das ist Subkultur, das ist weder Cookbooks noch Luxbooks, das ist nicht TV Total, das ist Text Total, das ist nicht Australia, das ist Austria. 2,4 Promille. Deutschland, nach Allen Ginsberg. Deutschland, ich habe dir alles gegeben und jetzt bin ich nichts. Deutschland, Hartz IV seit dem 1. Januar 2008. Ich begreife es einfach nicht. Deutschland, wann machen wir endlich dem Wirtschaftskrieg ein Ende? fick dich doch selber mit deinen 20 Atombomben vom Typ B61. Lass mich in Ruhe, mir geht es nicht gut. Ich schreibe meine Gedichte erst, wenn ich betrunken bin. Deutschland, wann wirst du Gott sein? Wann ziehst du dich nackt aus? Wann begreifst du, dass du sterblich bist? Wann erkennst du deine Millionen von echten Künstlern an? Deutschland, warum sind deine Datenbanken voll von algorithmischen Hakenkreuzen? Deutschland, wann schickst du deine Fäkalien nach Nordkorea? Deine unsinnigen Forderungen machen mich krank. Wann kann ich mir bei Lidl mit meinem guten Aussehen kaufen, was ich brauche? Denn schließlich, Deutschland, sind wir beide perfekt und nicht die dritte, vierte oder fünfte Welt. Dein Regime macht mich depressiv. Du hast mich so weit gebracht, dass ich für dich ein Diktator sein will. Aber es muss noch eine andere Alternativlosigkeit geben. Heiner Müller ist tot und ich glaube, er kommt nicht mehr zurück, so steril, wie es hier ist. Willst du mir Angst machen, Deutschland, oder soll das nur eine Verarschung sein? Ich will zur Sache kommen. Ich weigere mich, meine Utopien aufzugeben. Deutschland, hör auf, mich zu gängeln. Ich bin erwachsen und weiß, was ich tue. Deutschland, die Lindenblütenblätter fallen. Der 4 Uhr Nachmittagstee wird kalt. Ich lese seit Jahren keine Zeitungen mehr. Jeden Tag kommen 1 Million Millionäre wegen Diebstahls nicht vor Gericht. Deutschland, ich bin für den Anarchismus. Deutschland, als kleiner Junge war ich Kommunist. Ich bereue es nicht. Ich schlucke Antidepressiva bei jeder Gelegenheit. Ich sitze tagelang zu Hause und starre die weißen Wände an. Und wenn ich in Neukölln bin, betrinke ich mich und finde doch keine Frau zum Ficken. Ich weiß, dass es keine Kriege mehr geben wird, denn wir befinden uns längst in einem solchen. Und dieser Krieg wird nicht mehr aufhören. Du hättest mich sehen sollen, wie ich Marx gelesen habe. Mein Psychiater sagt, ich habe vollkommen recht. Ich werde kein Vater unser beten. Ich habe subversive Todesgedanken und spüre den Aufstand kommen. Deutschland, ich habe dir immer noch nicht gesagt, was du meinem Vater angetan hast, als er im Frühjahr 98 mit nur 44 Jahren starb. Deutschland, ich rede mit dir. Willst du dir deine Politik von der Bild-Zeitung vorschreiben lassen? Ich bin besessen von der Bild-Zeitung. Ich lese sie jeden Tag. Ihre Brüste starren mich ständig an, wenn ich spazieren gehe. Ich lese die Bild-Zeitung in den Kellern der Universitätsbibliotheken. Sie erzählt mir dauernd etwas von Verantwortung. Die Spitzenpolitiker sind sozial, die Wirtschaftsbosse sind sozial, alle sind sozial, bloß ich nicht. Mir kommt der Gedanke, dass ich Deutschland bin, aber ich rede wieder nur über mich selbst. Deutschland, deine Beamten sind korrupt. Deutschland, du bist eine einzige Kloake. Asien legt sich mit mir an. Ich habe nicht die geringste Chance. Ich sollte mich lieber um meinen Hausrat kümmern. Mein Hausrat, das sind 2 Flaschen Rotwein, Millionen von Fäkalien oder Genitalien, meine nicht veröffentlichungswürdigen Gedichte, die etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde schaffen und 80 Millionen Psychiatrien und Jobcenter, ganz zu schweigen von meinen Gefängnissen und den Millionen Unterprivilegierten, die in meiner Toilette leben, beschienen von 500 Sonnen. Ich habe aus ganz Frankreich ein Bordell gemacht. Als nächstes kommt Nordkorea dran. Ich möchte Bundeskanzler werden, obwohl ich Atheist bin. Und wenn ich Bundeskanzler bin, schaffe ich als erstes das Amt des Bundeskanzlers ab. Deutschland, wie kann ich zu deiner asozialen Wachstumsideologie ein subversives Langgedicht schreiben? Ich werde weitermachen wie VW-Chef Martin Winterkorn. Meine Lyrikbände sind so dynamisch wie seine Autos. Mehr noch, sie haben sowohl Penisse als auch Brüste. Deutschland, ich verkaufe dir meine Lyrikbände für 5.000 Euro pro Exemplar und kaufe dir deine Agenda 2010 für für 99 Cent ab. Deutschland, rehabilitiere die DDR. Deutschland, schließe dich Österreich an. Deutschland, Lollig und Bollig dürfen nicht sterben. Deutschland, ich bin der FC Bayern München. Deutschland, als ich 7 war, nahm mich meine Oma mit zu den Parteitagen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Dort gab es kostenloses Essen, auch der Eintritt war frei. Alle glichen Göttern und hatten Mitleid mit den Arbeitern und Armen. Es war alles so aufrichtig, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine gute Sache so eine Partei 1985 war. Damals kannte ich Erich Honecker noch gar nicht, geschweige denn seinen Krebs. Und einmal sah ich sogar Karl Marx weinen. Das war, als er bemerkte, dass er kein Marxist ist. Wir waren damals alle Spione, denn wenn erst alle Spione sind, gibt es keine Spione mehr. Deutschland, du willst doch in Wirklichkeit gar keinen Krieg. Deutschland, das sind doch nur die bösen Moslems. Die Moslems und die Chinesen und die Moslems. Der Moslem will uns bei lebendigem Leibe auffressen. Ein Drittel der Weltbevölkerung verzehrt ohnehin Insekten. Der Moslem mit seiner Macht hier, der will uns die Autos aus den Tiefgaragen holen. Der will sich die nordfriesische Insel Sylt unter den Nagel reißen. Dem fehlt nur noch die Mao-Bibel. Der will unsere Autowerke in China haben. Der braucht unsere Tankstellen für seine Bürokratie. Das darf doch wohl alles nicht wahr sein. Der Moslem bringt noch dem letzten Hartz-IV-Empfänger Deutsch bei. Der braucht unsere Töchter als blonde, blauäugige Prostituierte. Der lässt jeden von uns 16 Stunden am Tag arbeiten. Deutschland, die Lage ist ziemlich ernst. Deutschland, das ist der Eindruck, wenn ich am Vormittag den Fernseher einschalte. Deutschland, stimmt das denn alles überhaupt? Ich nehme lieber den erstbesten Job in einer Leiharbeitsklitsche an. Dabei will ich gar nicht mehr zurück in die Armee oder die Scheiße von irgendwelchen Eliten wegmachen. Ich mache ja noch nicht einmal meine eigene Scheiße weg. Außerdem bin ich depressiv und kurzsichtig sowieso. Deutschland, ich lege mich jetzt zum Masturbieren wieder hin.